Gut, dann herzlich willkommen zum Monero-Stammtisch. Ich denke, die nächsten Leute werden so eintrudeln, wenn noch welche dazukommen. Und genau, wir sind in altbekannter Runde. Till, Krisha sind mit mir. Hallo, ihr beiden. Servus. Genau, wir haben uns so die letzten oder ein paar Posts, ein paar Highlights aus dem Monero Subreddit rausgesucht und noch ein paar andere Themen. Und da können wir jetzt einfach in der nächsten Stunde, anderthalb, also da müsste ich auch weg, drüber reden. Aber erstmal vielleicht so ein genereller Eindruck, wie war denn für euch der letzte Monat in Bezug auf Monero? Nach dem Hardfork, der übrigens butterweich durchgelaufen ist, insgesamt jetzt betrachtet, am Anfang gab es ja eben die Verzögerung, über die wir gesprochen haben, aber dann, wie gesagt, ohne Probleme, wie immer eigentlich, sehr cool. Und ansonsten ist eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes passiert, aber alles, was passiert ist, darüber reden wir noch. Ich habe eigentlich auch nur mein Android-Client und mein Desktop-Client aktualisiert und ja, hat beides wunderbar ohne Probleme funktioniert. Ich bin glücklich und zufrieden. Ja. Mein Fullnode läuft auch wunderbar. Der macht richtig viel Traffic. Also, hast du mal wieder einen Blog gefunden, Krisha? Leider genau, nein. Aber Grüße gehen raus an meinen Hochschulprofessor, mit dem ich neulich über Monero geredet habe. Der war so beeindruckt, dass ich einen Blog gefunden habe. Also ich bin super gefreut. Fand ich cool. Der kennt Monero schon, dein Professor? Ja, das war ganz witzig. Ich habe eine Vorlesung bei dem, die heißt IT-Sicherheit. Und da geht es eigentlich so um Hacken. Und mitten in der Vorlesung sehe ich so, ah, der nutzt ja den Brave-Browser. Und dann gucke ich so auf die Tabs und dann steht da XMR-Duck. Und dann denke ich, ah, okay, der hat den Miner offen. Bin ich halt nach der Stunde zu ihm hin und habe mal gefragt, so was er macht. Da haben wir halt so ein bisschen geredet, so über Mining, über Monero. Und er findet es halt cool. Und eben dann habe ich das mit dem Blog erzählt und wie viel ich mit Mining schon bekommen habe. Aber war irgendwie sehr beeindruckt, ja. War cool. Schön. Und seitdem laufen eure Hochschulrechner alle als Bitcoin-Miner, Monero-Miner. Das war mein erster Gedanke, ja. Ich könnte es mir vorstellen, dass er sowas macht. Ja, okay. Also für mich war die Hardfork auch relativ beschwerdefrei. Ich muss sogar gestehen, ich habe meine Desktop-Wallet noch gar nicht aktualisiert, aber mit Cake-Wallet und mit Monero ja auch geht das super einfach über den App Store. Deswegen, da muss man auch gar nicht groß was machen. Ansonsten, wie sieht es denn aus mit der Hashrate mittlerweile? Wo stehen wir denn da? Monero. Wir stehen bei 300 Megahashes pro Sekunde. Sehr stabil. Perfekt eigentlich, ne? Ja, so wieder wie vor den ASIC-Zeiten, als die Hashrate so gestiegen ist. Ja. Was denkt ihr, kommen nochmal ASICs? Ja, also wenn die Zyklen jetzt so kurz bleiben, denke ich es nicht, nein. Ich glaube schon. Ja, aber die Zyklen werden ja nicht, wurden jetzt nicht geändert, oder? Die nächste Hardfork ist im Ton, da dann RandomX eingeführt werden. Da gibt es dann nochmal. Ja, genau. Ich glaube, es wird noch einmal passieren. Ich glaube, es ist auch ein bisschen abhängig vom Monero-Preis im Endeffekt, ob es sich lohnt, weil da können wir auch gleich zu unserem ersten Thema kommen. Der Block-Reward ist mittlerweile unter 3 XMR. Und mit jedem Block, der gemeint wird, ist es immer ein bisschen weniger. Und irgendwann lohnt es sich halt auch nicht mehr, dafür ein ASIC zu bauen. Außer der Preis von Monero steigt wieder stark an. Ich denke, einmal machen die das jetzt noch mit und ja, das ist halt so mein Tipp einfach. Mhm. Ja, ich denke auch, dass ich ASIC entwickeln und ich bin mittlerweile auch gar nicht mehr so der starke Gegner von ASICs, einfach weil ich das Argument sehr kräftig finde, dass ASICs eine natürliche Marktentwicklung sind und wenn man sich mal vorstellt, dass eigentlich jede Hardware, die in irgendeiner Form optimiert ist, auf den Mining-Prozess schon als ASIC gewertet werden sollte, dann ist es natürlich ganz klar, dass es ASICs entwickeln und dass die dann halt besser fürs Minen sind. Und unterm Strich sichert es ja auch das Netzwerk, mehr als nur CPUs dran hat, die meinen. Denke ich zumindest. Das einzige Gegenargument ist natürlich, dass die Hersteller sich dann zentralisieren und man dadurch nicht so leicht an ASICs kommt, aber ich glaube, über die Zeit hinweg würde sich trotzdem der Wettbewerb da entwickeln und man hätte dann mehrere ASIC-Produzenten. Ja, vielleicht mit den Produzenten mag das auch sein, aber ich glaube, du zentralisierst damit auch die Miner, weil mittlerweile, es ist ja immer noch so, jeder kann mitmachen. Auch sogar theoretisch nur jemand, der ein Smartphone besitzt, könnte theoretisch mitmachen. Aber wenn du sagst, wenn wir so viele ASICs haben, dass man einen ASIC braucht, um minen zu können, dann machen das nur noch ganz wenige. Weil dann musst du ja etwas neu investieren, was du noch nicht hast, um wieder ein Investment zurückzuholen. Jetzt kann jeder mitmachen, weil jeder hat eben ein Gerät mit einer CPU. Also ich sehe das auch so wie Grisha. Die Gefahr sind jetzt, also ASICs generell hätte ich jetzt auch kein Problem mit, aber die Gefahr ist halt, dass einzelne Hersteller da zumindest zeitweise erstmal ein Monopol drauf haben, weil sie die Ersten sein werden. Und wenn dann so eine 50%-Attacke durch eine solche Monopolstellung möglich wäre, wäre das natürlich, also könnte das quasi der Genickbruch für Monero sein. Vor allem, weil ASIC-Hersteller bisher immer selbst erst gemeint haben, bevor sie die überhaupt verkauft haben. Meistens ist es ja so, oder also zumindest gerüchteweise meine ich es mal gehört zu haben, dass die quasi sowieso alle Miner, die sie produzieren, erstmal selber nutzen und quasi nur die alte Hardware verkaufen. Ja, genau, das habe ich eben auch gehört, dass die Bitmain ASICs, die geliefert werden, alle schon verstaubt sind. Und ökonomisch gesehen macht es ja natürlich auch Sinn für Bitmain, sich den Vorteil da unter den Nagel zu reißen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Problem ist. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass ein Problem jetzt zum Beispiel Intellectual Property wäre, dass sich jemand halt einen ASIC entwickelt und den dann patentieren lässt und dass dadurch der Wettbewerb rausgehalten wird. Das fände ich ziemlich schade. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass die Produktion ja so in China konzentriert ist eigentlich, also ich glaube jetzt nicht, dass die so sich um die Patente da kümmern. Ich glaube, also das Patent ist auch nicht so das Problem. Das ist halt wirklich eine Technologiefrage. Wenn du jetzt der Hersteller bist und du bist derjenige, der den höchsten Wirkungsgrad an ASICs produzieren kann und du produzierst das in Masse und du hast halt diese Möglichkeit, eine 50%-Attacke zu fahren, das ist halt so das Risiko. Also ich sehe, also das ist jetzt nichts Rechtliches und ist halt das, also die Gefahr der 50%-Attacke ist mein Hauptargument gegen ASICs. Aber auf der anderen Seite, wie siehst du es? Man könnte ja das Argument auch andersrum sagen, dass man bei ASICs muss man in eine bestimmte Hardware entwickeln, um das Werk anzugreifen. Und der Fakt, dass du ja die in die Hardware investiert hast, bringt dich so ein bisschen davon ab, ich mache mal kurz Ton aus, bringt dich so ein bisschen davon ab, das Netzwerk wertlos zu machen durch eine 51%-Attacke. Auf der anderen Seite, wenn du mit jedem Computer eigentlich das meinen kannst, dann könnt ihr ja auch zum Beispiel Google sagen, okay, wir machen jetzt mal unsere Serverfarm auf Monero und fahren da mal eine 51%-Attacke. Was würdest du dazu dann sagen? Ja, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt, also sag mal, im Privatwirtschaftlichen gebe ich dir recht, also wenn es rein ökonomische Gründe wären, dann ist es wahrscheinlich so, wie du sagst. Da hätten die kein intrinsisches Interesse dran, irgendwie jetzt so eine 50%-Attacke gegen ihre eigene Währung zu fahren und sie damit quasi wertlos zu machen. Aber wenn jetzt China dahergeht und sagt, wir enteignen jetzt mal eure ASIC-Farm, weil wir generell Monero für kriminell erklären und fahren dann die 50%-Attacke, ist natürlich weniger optimal. Ja. Und Google könnte sowieso auch, wenn es voll mit ASICs wäre, unser Netzwerk, könnten die auch, haben die genügend Kapital, um sich ASICs anzuschaffen, und zwar mehr als vermutlich das ganze Netzwerk aktuell hat. Ja, genau, aber in dem Fall würde ja Google Geld ausgeben erst, um dann eine Attacke zu machen, die praktisch ihr Investment selber kaputt macht. Und bei der GPUs, die haben ja jetzt schon Serverfarmen, die auch irgendwie eine Recheneinheit haben und die wären dann, stelle ich mir vor, kompetitiver in so einem Non-ASIC-Mining-Ökosystem, meine ich. Die Frage ist nur, ob sie, die verkaufen ja die Zeit, die Rechenzeit ihrer Serverfarm, ihrer Rechenzentren an ihre Kunden. Und wenn sie dann eine Attacke fahren müssten oder wollen, wenn sie eine Attacke ausüben wollten, dann müssten sie ja den Kunden quasi die Rechenzeit wegnehmen. Mhm. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass Google ihre Rechenzentren so lässt und in ASICs investiert. Google ist evil. Die haben ja auch ihren Slogan geändert zu, oder der war früher Don't be evil und dann haben sie ihn einfach geändert oder weggemacht. Ja, voll gut, voll gut. Ja, genau, Block Reward unter 3 XMR, was wolltest du sagen? Zu dem Thema jetzt haben wir noch zwei Talks, die wir verlinken. Mhm. Da wird auch eigentlich das Thema diskutiert, wie wir es gerade diskutieren. Einmal ist es der Monero-Talk mit HYC, ja. Need Money 90 und Tevador. Und dann das an der andere Talk ist der Monero-Talk mit Kirsty Late Minehan. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr was dazu sagen, Alex? Genau, also ich habe den letzteren gehört mit der Kirsty und also ich muss sagen, ich fand die Argumente, die sie teilweise gebracht hat, nicht so überzeugend, aber auf der anderen Seite, wie ich vorhin schon gesagt habe, das starke Argument, was sie meiner Meinung nach macht, ist zu sagen, dass sich ASICs immer in irgendeiner Form herausbilden und dass das eigentlich per se auch nichts Schlechtes ist. Und den mit HYC, da ist leider das Audio von dem Evador sehr, sehr schlecht. Also zumindest war es das auf der Podcast-Spur. Ich weiß jetzt nicht, ob es im YouTube-Video auch so ist. Ich habe mir das dann nicht ganz angeschaut. Aber das ging ja dann auch mehr um RandomX und die Implementierung im eventuellen Oktober schon. Genau. Habt ihr schon mal xmr.to als Dienst genutzt? Ja, habe ich tatsächlich schon mal genutzt. Vielleicht kurz zur Erklärung, was das macht. Wenn du etwas nur mit Bitcoin bezahlen kannst, aber du möchtest die Transaktion anonym durchführen, und du hast zum Beispiel Monero, dann kannst du über die Schnittstelle von xmr.to quasi Monero hinschicken und die schicken dann Bitcoin für dich hin, ohne Registrierung, ohne KYC oder sonst irgendwas. Habe ich das richtig erklärt? Ja, ziemlich nice, das Service von denen und sogar, wenn du es unter einem bestimmten Betrag machst, dann schicken die das mit ZeroConf direkt los, die Bitcoin. Stimmt. Also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt im Online Shop kaufen will, halt nur Bitcoin akzeptiert wird, dann ist der Service ganz praktisch, weil die Zahlung eigentlich direkt durchgeht. Manchmal hat man ja so ein Zeitfenster bei Händlern, die wollen dann innerhalb von 20 Minuten die Transaktion schon sehen. Und das dafür funktioniert es eben. Für größere Beträge brauchen die Bestätigung, macht ja aber natürlich auch Sinn. Und genau. Ohne KYC einfach, es funktioniert so einfach, wie ich denke, Kryptowährungen sollten immer funktionieren, dass man einfach einen Code bekommt oder die Adresse halt und macht es dann seine Mobile Wallet rein oder in die Desktop Wallet, drückt auf Senden und dann aktualisiert sich die Seite automatisch, wenn die Transaktion im Mempool sieht. Jetzt ist es so, dass der Dienst für US-Bürger nicht mehr erreichbar ist. Seit zwei Wochen ungefähr. Vorerst hat er gesagt, genau. Mhm. Und ja, das ist wohl dem nicht vorhandenen KYC zu schulden. Und jetzt blocken die wohl erstmal US-amerikanische IP-Adressen, ähnlich wie es ja auch Local Bitcoins in Deutschland macht, weil einfach wahrscheinlich die Rechtslage unklar ist. Ja. Man will ja nicht direkt sagen, es ist verboten, aber es ist einfach unklar. Und deswegen ja, funktioniert es nicht, aber es gibt natürlich VPNs und auch Tor über, also das ist auch über eine Onion-Seite erreichbar, was die, das macht es eigentlich ineffektiv, würde ich sagen. Den Jetzt habe ich mal eine Frage, wer genau blockt jetzt? Also blockt XMRTO selbst oder wer blockt? Sie blocken selbst. Okay. Aus Schutz. Ja, also prophylaktisch. Aber wovor genau, ist gar nicht so wirklich klar. Ja, also die kommen ja US-IP-Adressen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, mit Geolocation schauen die, da gibt es so Datenbanken, die da gibst du die IP-Adresse ein, die sagen dir, wo kommt die her, ne? Wenn es USA ist, jetzt wirst du weitergeleitet auf, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ich bin hier in Deutschland, aber du wirst den Dienst halt nicht erreichen können. Aber es ist doch so, die haben jetzt nicht, also die haben vielleicht, haben die Aufforderung zum Blocken bekommen oder blocken die von sich aus, um nicht einem Strafverfahren entgegenzublicken? So wie ich das verstanden habe, hat niemand dem Bescheid gesagt. Vielleicht finde ich gerade das Zitat gleich auf Reddit noch von dem Betreiber. Irgendjemand hat ihn gefragt, wurdest du angerufen, hat man dir irgendwas gesagt oder so? Und er hat gesagt, nein, mir hat niemand was gesagt. Ja. Also ist halt auch, ne, dieses vorauseilende Gehorsam, komisch. Ich glaube, Binary Fate ist ja der Betreiber. Und jemand hat ihn gefragt, did someone contact you? Just curious. If you can't say, I understand. Und seine Antwort war, I can say no. Ja. Okay. Wir haben hier noch einen neuen Gast im Stammtisch. Matthias, willst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier funktioniert mit dem merkwürdigen Web-Oberfläche. Ja. Von Jitsi. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Also wir können dich hören, wir sehen dich jetzt nicht. Wenn du möchtest, kannst du auch versuchen, dein Video zu aktivieren. Die richtige Webcam habe ich gerade nicht. Ja, passt auch so. Hast du das mitbekommen mit xmr.to? Habe ich nie genutzt. Mhm. Ich habe einmal die integrierten Exchange auf der Cake Wallet App benutzt. Ah, okay. Morph Token heißt das, ne? Ja, genau. Mhm. Und das funktioniert genau gleich. Für Physiker. Das muss ich gerade kurz mal auschecken. Ich habe es auch schon mal gesehen. Aber die haben mir nichts gesagt, diese Morph Token. Exchange, ja, genau. Ich habe mir eigentlich vorhin so eine tolle Überleitung überlegt, weil XMRTO ja auch über Onion verfügbar ist. Ja. Gerade in Deutschland passiert ja so ein Push, das Darknet zu kriminalisieren, beziehungsweise es gab jetzt so ein paar Leute, die sich geäußert haben und ich glaube, es wurden auch schon Gesetzesentwürfe vorgelegt und das auch noch dann mit der EU-Richtlinie und den Upload-Filtern, Artikel 13, wir erinnern uns, und VPNs soll vielleicht kriminalisiert werden. Also da passiert ja in Deutschland schon gerade ein Push gegen die Privatsphäre. Und was meint ihr, ist da auch irgendwann Monero dann betroffen? Es wird ja immer gesagt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ne? Und das ist jetzt so vom Law Enforcement in der EU und gefühlt vor allem in Deutschland, die wollen das gerade voll durchziehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß, dass wie war denn das? Es geht ja, also bei diesem Gesetzesentwurf geht es ja um darum, dass man es strafbar macht, einen Online-Marketplace, also so ein Handelsplatz, der versteckt ist als Hidden Service, der illegale Waren anbietet, wie Drogen, Waffen und geklaute Kreditkarten und sowas, dass das ein spezieller Strafbestand sein soll, weil es dafür noch kein Gesetz gibt. Darum geht es in diesem Polizeientwurf. Der kommt, glaube ich, von einer Polizeikonferenz. Ah, jetzt weiß ich es nicht mehr. Nee, also eingebracht wurde das Ganze im Bundesrat, also in der Länderkammer. Und zwar war es natürlich wieder mein toller Innenminister hier aus NRW, der das wohl mit initiiert hat. Hat er was für eine Aufgabe hat er? Ja, also Innenminister, ne? Ist halt Innenminister. Wer war das? Bitte? Ich habe irgendwie gelesen, das käme von der Polizei selbst. Nee, also es gab zwei Wochen vorher war in Berlin eine Polizeikonferenz, also die Konferenz der Innenminister und Polizeien oder irgendwie sowas. Ah, okay. Da war der parlamentarische Staatssekretär Jürgen Krings, heißt er, glaube ich. Der hat da schon irgendwie in einer Rede gesagt, also wer das Tornetz nutzt, der weiß ja, dass er sich damit quasi in kriminelle Gefilde begibt. Und das wäre ja jedem klar. Und in China gäbe es zwar die Notwendigkeit des freien Meinungsaustausches, aber in offenen Demokratien wie in Deutschland bräuchten wir das ja nicht. Also völlig neben der Spur, aber halt, ja, so sind sie, die Unionspolitiker. Ah, das ist, also, wenn man das Internet nicht versteht, ne? Die geilste Argumentation überhaupt. Wir sind ja freiheitlich-demokratisch, deswegen brauchen wir sowas wie Redefreiheit auch nicht. Ja, also das wird ja total überbewertet. Ja, wir sind ja schon die goldene Gesellschaft. Und im Umkehrschluss dann auch, ja doch, so sinngemäß hat er das gesagt. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, also wenn hier die Stimmung mal wieder kippt und wir eine Diktatur haben, dann wird das Tornetzwerk natürlich als erstes wieder legalisiert, weil dann brauchen wir es. Stimmt, da habe ich doch gar nicht dran gedacht. Völlige Schwachsinnsdiskussion. Ja, aber also ehrlich gesagt, so in meinen politischen Kreisen, in denen ich mich so über dieses Thema austausche, es ist ja so, dass irgendwie gefühlt geht das jetzt alles sehr schnell, ne? Also diese Polizeikonferenz, die war, glaube ich, im Februar oder März. Und wie gesagt, wenige Wochen danach wurde es vom Bundesrat eingebracht, dieser Gesetzesentwurf, und wird jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, wie da der genaue Durchlauf ist. Also auf jeden Fall ist das gefühlt alles recht zeitnah. Und es ist wohl auch aus Unionskreisen verlautbart worden, dass man auf jeden Fall versuchen will, das Gesetz noch dieses Jahr irgendwie zu verabschieden. Und das wundert jetzt alle so ein bisschen. Und dann meinten Menschen, also das ist jetzt natürlich alles so, ne, vermutet und Bauchgefühl, aber die SPD hat ja im Koalitionsvertrag vereinbart, dass nach 2 Jahren quasi nochmal geguckt wird, ob man denn diese Koalition fortführen will. Und das wäre nächstes Jahr im März. Und die haben halt einfach Sorge, dass, wenn die große Koalition platzen sollte, dass mit einer kleineren Koalition gegen eine stärkere Opposition nicht machbar wäre und dass sie das deswegen unbedingt vor März durchhaben wollen. Klingt für mich erstmal nicht unplausibel. Ja, ich halte sogar sehr für wahrscheinlich, dass sowas kommen wird. Und dann auch nochmal zu der Frage, die Alex gestellt hat. Also können wir uns in Deutschland konkret auch ein Monero-Verbot vorstellen? Also ich sag mal, toi, toi, toi, bis jetzt ist Monero noch so unterm Radar. Also selbst in der Unionsfraktion und unter Innenpolitikern gibt es wahrscheinlich wenige, die tatsächlich schon mal mit Monero Kontakt hatten. Aber wenn wir uns angucken, wir hatten ja im Januar drüber gesprochen, dieser Fall in Schweden oder Norwegen, wo das war, wo dieser Großindustrielle erpresst wurde, wo seine Frau entführt wurde gegen Monero. Also ein so ein Fall in Deutschland, und wir haben die Verbotsdebatte sofort, und zwar am nächsten Tag in Bild und Welt. Ja, gab es denn in Norwegen eine Verbotsdebatte? Nein. Das weiß ich nicht, aber das kommt dann in Deutschland. Also wie gesagt, ich kenne Norwegen nicht, ich weiß nicht, wie die ticken, wie liberal die sind, ob die sagen, okay, das kann dir mit Bargeld genauso passieren wie mit Monero. Also keine Ahnung, wie die da ticken, aber ich sag dir, in Deutschland wird sofort so kommen. Glaube ich nicht, auch dennoch nicht, also zu unbedeutend. Also ein populärer Fall, der muss ja nur 3 Wochen in der Presse hoch und runter gehen, dann hast du diese Diskussion. Kryptowährung ist doch eh schon so das Schmuddelkind, und dann jetzt noch so ein krimineller Fall, die Debatte. Also da würde ich eine Kiste Bier draufsetzen, dass wir die sofort haben. Ich war vor 2 Jahren in Freiburg bei einem Vortrag über das Tor-Netzwerk, glaube ich, oder ging es da um es ging um das Darknet, genau. Da war ich bei einem Vortrag über das Darknet, und das hat jemand gehalten, der war, glaube ich, Staatsanwalt aus Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat damals erzählt, so ein bisschen halt über so Darknet Marketplaces wie Silk Road und so weiter. Und schon in den Screenshots, die er uns da auf der Präsentation gezeigt hat, war immer viel mit Monero zu sehen. Das fand ich ganz witzig, weil damals irgendwie noch die Preise ganz ganz krass waren von dem, also die Screenshots waren halt schon älter. Ja. Die haben das schon auf dem Schirm. Die können nur nicht viel tun. Aber auf dem Schirm haben sie es. Ja, aber ich meine, also genauso das Verbot, was jetzt diskutiert wird, da können sie ja eigentlich auch nicht viel tun. Also entweder, wenn das, wenn du so einen Tor-Server richtig konfigurierst, dann ist halt nicht klar, ob du aus Deutschland kommst, also ob du überhaupt unter deren Jurisdiktion fallen würdest. Also für mich ist das auch nur so ein Fassadengesetz, irgendwie, ja, wir tun ja was. Ne? Also ja, also ist ja nun auch so, dass die Leute, die jetzt hier sitzen oder auch viele andere, die sind gar nicht im Fokus. Also es geht ja da auch um höhere Kriminalität und ich glaube, da kriegen sie auch jeden, oder selbst wenn man Tor benutzt, also dass da man irgendwie auch trotz der Tor-Benutzung einer gezielten Verfolgung entgehen kann, das glaube ich nicht. Also ich weiß, dass die Polizei in Deutschland selber Tor-Nodes betreibt, um einfach, und zwar wahrscheinlich recht viele, einfach damit sie Exit und Entry-Node beide betreiben und dann weiß man halt schon so, was abgeht. Ne? Das ist so die einzige mögliche Attacke. Und ehrlich gesagt, also ich bin jetzt kein Jurist, kenne mich da nicht in der Tiefe aus, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bis gestern quasi legal gewesen wäre, im Darknet Waffen, Drogen und Menschen zu verkaufen und dass jetzt unbedingt eine Gesetzesänderung erforderlich ist, damit das verboten werden kann. Also sprich, ja, weiß ich auch nicht, das ist jetzt so ein zusätzlicher Tatbestand für irgendeine Sache, die aber generell schon verboten wäre. Da muss man halt unterscheiden zwischen dem Kaufen, dem Verkaufen und dem Betreiben dieser Plattform. So wie ich das verstanden habe, geht das jetzt in erster Linie um das Betreiben so einer Plattform. Ja, aber das hat doch dieser Fall in München gezeigt mit diesem Amokläufer, der hatte seine Waffe ja auch irgendwie übers Darknet beschafft und da haben sie ja den Betreiber gecached und der hat ja auch versucht, genau sich darauf rauszureden, zu sagen, ja, ich habe doch hier nur einen Block aufgesetzt, wenn die beiden sich da verabreden und Waffen kaufen, habe ich ja nichts mit zu tun. Ja, aber ich meine, er hat ja schon ganz klar gesehen, was da auf seiner Plattform passiert und nicht dagegen gehandelt und ja, keine Ahnung. Also, natürlich, da kann sich niemand rausreden. So. Ja, und ist, ganz ist offen, klar. Ne? Konnten sie ihn ja deswegen auch verurteilen und haben ihn auch deswegen verurteilt. Deswegen, also dieser zusätzliche Straftatbestand, wie gesagt, für mich ist das so ein Gardinengesetz, ne, wo die Politik dann sagen kann, wir haben jetzt wieder was beschlossen, wir tun was, wir kümmern uns, aber eigentlich bleibt alles beim Alten. Entweder bist du kriminell und betreibst so ein Tor oder bist nicht kriminell und betreibst so ein Tor nicht. Der Typ, der war ja echt hardcore, ja, also mit Servern in seiner Wohnung. Das war auch das Ding, wo die Polizei den Stecker gezogen hat, nee, wo einer aus Versehen den Stecker gezogen hat und dann waren alle Server verschlüsselt oder sowas, ne? Ja. Ja. Aber das war das Gleiche nicht auch in Karlsruhe? Mit dem anderen Waffenforum oder so? Oder DWIB? Ach, egal, ich habe da auch mal vor ein paar Wochen, Monaten mal so einen Artikel bei Heise gelesen über irgendeinen Karlsruher Student, der auch so ein Forum, glaube ich, betrieben hat, über so ein deutschsprachiges Forum. Den haben sie auch gecached und der hat dann auch irgendwie sowas mit der Server abgeschaltet, dann war die Festplatte verschlüsselt. Ja. Jetzt haben wir hier zwei neue Gäste bei Jitsi. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Hi, mein Name ist Sun. Hi. Moin, ich bin Paul. Alex, lach nicht. Servus. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ja, Sun und Paul sind schon der Monero Deutschland Telegram Gruppe. So viele waren wir noch nie. Wir sind zu sechst gerade. Das ist ein richtiger Stammtisch. Ja, Paul, erzähl doch mal kurz von deiner tollen neuen Erfindung. Oder willst du nicht? Ach so, ja, keine Ahnung, ich hatte Langeweile und habe dann gedacht, hey, machst du mal irgendwas Cooles mit Monero und bald kommt Game of Thrones raus, beziehungsweise heute Abend, beziehungsweise morgen. Dann habe ich so eine Website gebastelt, wo man auf die nächsten Todereihenfolge in Game of Thrones werden kann. Mit Stage und Mainnet Coins, wenn jemand Bock hat. Mega geil, ich hab's schon gesehen. Feier ich hart. Ja, nice Sache. Mehr Wettzeiten mit Monero. Kannst du kurz, ganz kurz erklären, wie du das technisch gemacht hast? Wie hast du das realisiert? Tatsächlich relativ einfach halt mit dem hier mit dem RPC-Wallet von Monero, also ja. Standard, und dann als Backend läuft quasi ein Django-Framework und alles in Python halt. Mhm. Auf dem Server selbst läuft halt nur ein View-Only-Wallet, das heißt, selbst wenn jemand meinen Server irgendwie angreifen wollen würde oder sonst was, käme halt nicht an die Keys. Ja. Und das war irgendwie so ein bisschen meine größte Sorge. Ich wusste zwar, dass das nicht irgendwie großartig populär wird und das ist eigentlich auch mehr so ein Projekt zum Spielen gewesen. Aber ja, es ist halt trotzdem blöd, wäre halt ärgerlich, wenn da jemand irgendwie, was weiß ich, wie viel Geld reingesteckt hätte und dann so, hey, fuck, mein Geld ist weg. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, ob du das so gemacht hast. Das kann ich gar nicht. Was kann man damit machen? Wie bitte? Was kann man damit machen? Womit? Mit deiner Webseite. Achso, ja, wie gesagt, du kannst auf die nächsten Tode in Game of Thrones wetten. Also, wer als nächstes stirbt und die Reihenfolge halt. Falls du die Serie kennst. Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich nice und es funktioniert. Hast du denn, fährst du irgendwelche Statistiken über die Zugriffszahlen? Also rein nur Zugriffe? Also ich hatte keinen Bock, irgendwie JavaScript oder sonst was zu verwenden. Ich hatte sogar erst überlegt, das nur über einen Tor-Node, also über Tor aufrufbar zu machen. Ja. Demnach habe ich halt eigentlich keine großartigen Statistiken. Ich habe quasi so eine interne Statistik, wie oft jemand die Mainpage abgerufen hat, aber jeder... Also das meine ich, reine Serverlogs, gar nicht jetzt so Auswertungen, sondern... nee, also ich habe jetzt mich darum nicht gekümmert explizit, aber ich habe halt, das Einzige, was ich habe, ist, weil ich weiß, wie oft jemand F5 auf der Mainpage gedrückt hat. Das sonst nichts. Ja. Okay. Ja, dann vielleicht noch zu dem Tor-Thema kurz. Was sich auch noch geneuert hat, ist, dass das Tor-Projekt Monero akzeptiert als Spendenmöglichkeit. Also ich glaube, 9 Kryptowährungen insgesamt und eine davon ist eben Monero, ist natürlich sehr zu begrüßen, wenn man das Tor-Projekt anonym unterstützen möchte. Ich frage mich sowieso, wenn viele Leute Bitcoin aktivieren, ist das ja... Für die Privatsphäre jetzt nicht so ideal, wenn man dann mit Bitcoin spendet, außer man nutzt eben XMRTO. Aber ja, sehr schön, dass das Tor auch in Richtung Monero rückt. Matthias? Ja, und zwar, das hatte ich mich immer schon gefragt gehabt. Also ich denke mal, einige von euch benutzen ja wahrscheinlich auch das Ledger-Wallet oder ein anderes Hardware-Wallet, auch für Bitcoin-Transaktionen. Und ist es denn so, dass wenn dort eine neue Transaktion erstellt wird, dass dann über den Public Key, der ja dann gegenüber dem Netzwerk ja sichtbar wird, dass man darüber dann auch den individuellen Kontostand sehen kann? Oder ist das immer wieder ein neuer Public Key, sodass es dann nicht zu sehen ist? Redest du gerade von Monero oder Bitcoin? Nee, von Bitcoins. Und kannst du die Frage nochmal stellen? Also die Frage war, ob wenn man von einem Wallet eine Überweisung macht, ob dann sozusagen über die Transaktion zu sehen ist, also seine, ob die verknüpften Adressen oder das, was auf den Adressen liegt, zu sehen ist, oder ob extra für diese Transaktion eine Adresse erstellt wird, eine neue. Nö, da wird nichts neu erstellt, du kannst das sehen. Ja, es gibt du meinst, wenn man spendet. Es gibt ja auch andere Wallets, die machen das extra, glaube ich, wenn man jetzt nicht hier, wie das heißt. Ach so, die Frage war darauf bezogen, ob Ledger das macht. Ja, genau. Ach so. Ja, gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Ich dachte, du hast erst gefragt, ob das bei Bitcoin allgemein so ist. Ja, zum Beispiel Wasabi Wallet, ich weiß nicht genau, wie die heißen, oder es gibt noch ein anderes, Samurai oder ähnlich, die machen ja sowas, glaube ich. Mhm. Ne? Aber die sind auch so ein bisschen privacy-orientiertere Wallets, richtig? Ja, genau. Ja, ne? Ich würde erstmal nicht davon ausgehen, dass Ledger das macht. Aber ich habe tatsächlich keinen nicht benutzt. Es geht eurer Meinung nach der Support für Payment-IDs und Integrated Addresses zu lang? Also sollte der Schritt zu Subadressen eurer Meinung nach schneller passiert sein? Ich finde es okay, wie sie es machen jetzt. Also mit zwei Schritten eigentlich, oder? Ich meine sogar schon drei. Ich glaube, das im letzten, also im Oktober, glaube ich, oder warte mal. Ich glaube, Oktober wurde schon davor gewarnt, in der CLI zumindest, dass man keine Payment-IDs mehr verwenden soll. Mhm. Ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich dadurch mal Geld verloren habe, nicht viel, aber ich habe einfach retardet die Adresse kopiert und in mein GUI eingefügt. Und der Website-Dienst hat dann ärgerlicherweise direkt die Monero alle nach Bitcoin gechanged. Und ich hatte keinen Bock, mich noch, weil es halt nur, keine Ahnung, das war unter 10 Euro oder so, keinen Bock, mich mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen, weil das halt viel zu viel Aufwand gewesen wäre und den dann einfach machen lassen. Aber ich kann schon verstehen, wenn das frustriert, vor allem für Neue, vor allem für Leute, die halt gerade überhaupt nichts irgendwie mit Kryptowährungen zu tun haben und einfach nur, was weiß ich, auf Wall Street irgendwie ihre 5 Gramm Gas oder so kaufen wollen. Ja gut, aber mittlerweile ist es ja so, dass man die in der offiziellen Wallet nicht mehr nutzen kann, oder? Ja, aber ich kenne allerdings, also ich kenne keinen Dienst, gar keinen, wo man ausschließlich mit Subadressen bezahlen kann. Also ich habe noch nie irgendwo was gesehen, immer mit Payment-IDs. Jeder Exchange, jeder, ich weiß nicht, wie BISC das macht oder so, aber jeder Key-Server, also Game-Keys oder sonst was, war immer mit Payment-IDs. Ja. Finde ich halt tatsächlich muss ich gestehen, habe ich schon länger keine Monero-Transaktion mehr durchgeführt. Also seit diesem letzten Fork noch keine. Aber wann fliegen jetzt die Payment-IDs raus? Im Oktober, oder? Ja. Nee, spätestens dann müssten ja auch die Börsen ihre Wallet so updaten, dass eben genau diese Payment-IDs nicht mehr funktionieren. Also das heißt, das Problem ja ist temporär und besteht jetzt bis Oktober, aber dann sollte es ja auch erledigt sein. Die Frage, ob das zu lang ist, ne? Ja, ja, finde ich schon auch, ist zu lang. Also ich finde halt auch, ne, zwei Felder ist immer eine Gefahrenquelle zu viel. Ich meine, das Problem, was du ja mit normalen Payment, also mit normalen Payment-IDs hast, dass das ja die Wallets untereinander linken kannst. Wenn ich zum Beispiel Miner bin, und also auch nur für Centbeträge, aber wenn ich zum Beispiel bei Nanopool oder sonst irgendwelchen Pools angemeldet bin, haben die meine Adresse. Wenn ich jetzt irgendwo noch vor irgendwo Geld bekomme, dann wissen die, hey, ich bin dieselbe Person. Und also außer ich mache halt mehrere Wallets, aber das ist ja wieder mehr Aufwand. Ja, das ist richtig. Das habe ich schon oft mal, ich glaube, das habe ich in den ersten Folgen auch schon mal erklärt. Übrigens, für die Leute, die Payment-IDs dann doch noch benötigen, in der aktuellen Version von der GUI erscheint es hier nicht mehr. Aber wenn man dann auf Settings geht und dann den Reiter Layout wählt, dann gibt es da so ein Kästchen, da steht Enable Transfer with Payment ID, in Klammern obsolete. Das kann man wieder das Häkchen setzen und dann erscheint auch wieder die Payment ID unter dem Menüeintrag, wo man Monero verschicken kann. Nur mal so als Tipp. Ich weiß noch, damals, wo das angefangen hat mit dem, hey, wie wollen wir vorgehen mit Payment IDs abschaffen, da gab es eine IRC in Unterhaltung zwischen Menschen und dem Typen von Local Monero, also Alex heißt der, glaube ich, auch. Und Alex hat halt stumpf gesagt, so, hey, egal wie lange das und wie sanft ihr das macht, egal wie viele Warnings ihr gebt, solange der supportet, wird sich kein Exchange darum kümmern. Erst in dem Moment, wo es quasi disabled wurde. Genau so ist es ja immer. Und genauso ist es halt. Genau, und genauso ist es halt jetzt gekommen. Es hat sich halt noch nichts geändert, eigentlich. Du findest sogar immer noch Seiten, wo man Payment-ID und, also wo man nicht mal integrated hat, wo man Payment-ID und Adresse getrennt hat. Das ist halt mega Abfuck. Und bei xmr.to, die haben es aber wahrscheinlich richtig gemacht, oder? Gute Frage. Wahrscheinlich schon. Also bei denen ist ja zumindest, also ich glaube, sie haben keine Payment-ID, sondern eine Sub-Address und selbst wenn sie eine Payment-ID hätten, wenn du es mit einer Mobile-Wallet nutzt, ist es relativ stressfrei, weil du die ja automatisch auch in den QR-Code reinziehen kannst. Okay. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, zwar was in Richtung Kriminalisierung von Darknet geht, und zwar wurde ja Julian Assange verhaftet, jetzt am 11.04., glaube ich. Ja. Kommt mir das nur so vor oder seht ihr da irgendwo so generell Zusammenhänge, dass jetzt halt auf mehreren Ebenen gepusht wird für ja, Überwachungsstaat, sage ich mal, oder ist es eigentlich schon seit den letzten 20 Jahren so? Naja, also Geheimnisverrat ist eine Straftat, ne? Also das finde ich so witzig, dass derjenige, der die Verbrechen der Verbrecher aufdeckt, dafür bestraft wird. Mhm. Naja, also er hat ja, glaube ich, nicht nur das, sondern auch andere Sachen aufgedeckt, die dann halt unter das, ja, unter bestimmte, weiß ich was, gibt es Gesetze dafür, dass einige Sachen geheim bleiben müssen. Ja, ich meine, natürlich gibt es diese Geheimhaltungsgesetze, aber die schützen, also ich meine, wenn du dich als Regierung gegen Transparenz wehren willst, dann verabschiedest du halt solche Gesetze und setzt alles unter Geheimhaltung. Ja, also ich finde es ja okay, dass wenn man das im Bereich von, sag ich mal, so Staaten macht, die tatsächlich, sag ich mal, nicht, sag ich mal, besonders auch demokratisch orientiert sind. Allerdings, wenn man dann irgendwie Dokumente ins Internet stellt, wo dann halt die Namen von irgendwelchen Leuten drinstehen, die halt im Iran operieren oder sowas und dann werden die geschnappt und gefoltert oder so, das ist jetzt nicht so witzig, ne? Ja, aber dafür verhaften die den nicht, die verhaften den wegen den Geheimnissen, die eigentlich niemand kennen sollte, nicht wegen irgendwelchen privaten, personenbezogenen Informationen. Darum geht es gar nicht. Der Witz ist ja sowieso, dass sie eben, also die Amerikaner, die haben ja jetzt dieses Auslieferungsgesuchen erstellt. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben die ganz bewusst gesagt, wir werden ihn nicht wegen Spionage anklagen, sondern eben wegen Computersabotage. Und der Hintergrund ist wohl, dass für Geheimnisverrat es unter anderem wohl auch die Todesstrafe hätte geben können und dann hätte England nicht ausliefern dürfen, weil die nicht ausliefern dürfen, wenn demjenigen die Todesstrafe droht. Bei Computersabotage gibt es aber keine Todesstrafe und daraufhin dürften sie ihn nach Amerika ausliefern. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Haben Sie ihn denn schon ausgeliefert oder nicht? Nein. Also da ist jetzt irgendwie Mitte nächsten Monats ist eine Verhandlung über dieses Auslieferungsgesuchen in England. Also Mitte Mai dann? Ja. Okay. Also Anfang Mitte Mai irgendwie sowas, ich habe es nicht im Kopf. Aber noch, also ich finde wirklich, also Julian Assange als Person, ja, finde ich äußerst fragwürdig. Also wirklich äußerst fragwürdig. Aber ich finde dennoch, dass das, was jetzt da passiert ist, ja, also ich meine, er hat Dokumente veröffentlicht, okay, da standen Klarnamen drin und da würde ich auch sagen, unter journalistischem Aspekt hätte das geschwärzt werden müssen, also da gilt halt der Schutz der Nichtverantwortlichen, aber die Dokumente selbst, die dort veröffentlicht wurden und auch das Bekanntmachen von diesen massenhaft getöteten zivilen Opfern im Afghanistan-Krieg, ja. Also das hat auf jeden Fall seine Berechtigung und das war richtig, das zu veröffentlichen. Ja, das genau richtig, das sind diese Geheimnisse, mit denen Regierungen sich schützen und sagen, ja, das dürft ihr aber nicht veröffentlichen, ist alles hier top secret und gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das meinte ich auch gar nicht, aber man hätte vorsichtiger sein müssen. Ja, das stimmt. Also ich sehe auf jeden Fall da redaktionelle Versäumnisse im Schwärzen von irgendwelchen Informanten, das hundertprozentig, aber die Veröffentlichung insgesamt sehe ich als vollkommen legitim an. Auch wenn er strafbar ist. Wie war denn das mit der Verhaftung? Hat er sich in der Botschaft befunden und wurde dort verhaftet, ja, genau, nach Haftbefehl? Ja, also der Haftbefehl bestand ja schon länger, weil er ja gegen seine, wie heißt das hier, Auflagen, Meldeauflagen nicht, wie heißt das, wenn man frei ist, aber eigentlich unter Strafe steht? Ne? Beugehaft. Nein, nicht beugehaft. Also wie heißt das denn, man zahlt Geld und dann kommt man auf freien Fuß? Auf Bewährung. Er hat seine Auflagen verstoßen und deswegen bestand schon lange Zeit Haftbefehl gegen ihn, aber weil er in der Botschaft war, war er da geschützt. Und jetzt war es wohl irgendwie, ich weiß nicht, Fefe kennt ihr wahrscheinlich, ne, so leicht verschwörungstheoretisches Blog. Der hatte jetzt auch nochmal einen Post veröffentlicht, dass wohl im Februar oder März hat wo war der venezuelanische? Ecuador. Ecuador. Ja. Auf jeden Fall haben die wohl noch mal irgendwie 4,3 Milliarden von der Weltbank bekommen. Und einen Monat später haben sie dann die diplomatische Immunität von Julian Assange aufgehoben und ihn da quasi haben die Polizei reingelassen. Ah, okay, also war es quasi legitim, das zu tun. Also war das rechtlich in Ordnung, diese Verhaftung? Ja. Okay. Also ich meine, Ecuador kann sich natürlich aussuchen, ob sie dem da das Zimmer in der Botschaft geben wollen oder nicht. Und der, ich habe mir das Video angeschaut und der hat halt gesagt, ja, das ist böse, was der Julian Assange gemacht hat und das können sie nicht tolerieren und deswegen wurde er einfach gekickt aus der Botschaft. Und der hat da jetzt 7 Jahre rumgegammelt, ne? Und das ist ja wohl krass, ja. Irgendwie in 50 Quadratmeter oder was. Also ich sag mal, das ist für mich schon eine Haftstrafe, nur dass er zeitweise noch Internet hatte. Ja. Ja genau, und das Internet haben die dem ja dann auch noch weggenommen, das letzte Jahr über oder ja, so. Zum Ende hin, ja. Am Ende ist die Frage, ob sich das alles für ihn gelohnt hat. Ja, für ihn ganz gewiss nicht. Also allein schon wegen der letzten 7 Jahre. Ja, ich meine, dieser Heroismus, den du da machst, nur damit du der Welt zeigen kannst, wie übel gewisse Sachen sind, am Ende ist es doch eigentlich auch egal, oder? Ich meine, kein Schwein bockt es, ob die NSA abgehört hat, ob irgendwelche Zivilisten abgeschossen werden im Irak oder Iran, wie auch immer. Ja, aber dann brauchst du auch keine Journalisten mehr und keine Nachrichten oder sonst irgendwas. Wenn es eh scheißegal ist, Mann. Nur noch ein Wahrheitsministerium. Genau. Das Wahrheitsministerium, das fehlt uns noch. Ja. Also wir mal zum nächsten Thema kommen? Ja, okay. Ja. Jo. So, von Monero gibt es ja dieses Community Crowdfunding-System, wo man quasi Projekte mit Monero-Spenden unterstützen kann, dass diese durchgeführt werden. Und irgendjemand hat alle offenen Projekte, ja, das war krass, ja, zu 100% finanziert. Weiß man das, wie viel Geld das war? Hunderte Monero auf jeden Fall. Es war bestimmt 1000 oder also knapp 1000 Monero. Ich schätze auch so um den Dreh rum. Das dürfte eigentlich mehr gewesen sein. An der Stelle danke, unbekannter Mensch. Ja, vielen Dank. Ja. Also es gibt immer noch einige. Und das Tolle daran finde ich ja, dass man gerade eben nicht sagen kann, wo er kam ist oder wie hat er irgendwie auf seinem Konto gehabt oder so. Oder ja. Oder so. Echt so, ja. Und das Crowdfunding-System ist ja auch neu. Das war ja früher das Forum-Funding-System und jetzt heißt es eben Community-Crowdfunding-System und hat eine sehr schöne neue Website, ich finde. Finde ich auch viel besser als früher. Ja, und super ist auch, dass man jetzt QR-Codes scannen kann. Das geht ja, ging früher ja nicht. Also. Ja. Ah, stimmt. Wenn man auf Contribute klickt, kommt ein QR-Code. Und wenn man sich so bei Ideas bewegt, war früher alles komplett zugemüllt mit den, wo ich mich echt gefragt habe, welcher Mensch setzt sich denn dahin und nimmt sich die Zeit, so einen Scheiß zusammenzuschreiben? Und das ist jetzt auch sehr schön clean wieder und bei Ideas sind tatsächlich auch nur ernst gemeinte Proposals. Ja, dann danach haben wir noch Trezor, die jetzt auch Monero Integration gemerged haben. Und hat jemand von euch einen Trezor? Und das vielleicht ist es schon der Beta oder kann man es noch nicht probieren? Wie funktioniert das, wenn jetzt so eine Integration gemerged ist? Muss man dann warten, bis die nächste GUI oder bis die nächste Wallet-Version raus ist oder ist das nur auf Seiten von Trezor? Also müssen die nur ihr Firmware updaten und dann... Der Support für sowas kommt meistens von beiden Seiten. Also ich habe jetzt mal auf den Link geklickt. Ne? Also das geht ja da ins Monero GUI GitHub, dieser Merge. Und also das heißt, du musst da auf jeden Fall Monero clientseitig etwas tun. Also ja. In der nächsten GUI... denke ich mal, wird es eh drin sein, aber du kannst es eben jetzt auch schon über Git selber aktualisieren und bauen. Ja. Aber es, so wie ich das sehe, ist es nur für Trezor One, also nur für den teureren Wallet mit Touchscreen auch. Also für das alte Modell funktioniert das nicht. Habe ich auch schon gelesen, ja. Also Hedgy versucht gerade was zu sagen, glaube ich. Oder schreibt zumindest im Test, im Chat hier. Ja, bei Hedgy steht bei mir Connection Lost. Ja, bei mir auch. Ganz kurzer Shoutout an den YouTube-Zuschauer Encrypt Etherbroker. Der feiert uns ziemlich hart und feiert Monero auch ziemlich hart und feiert vor allem Alex Anarcho ziemlich hart. Danke dafür und Grüße gehen an dich raus. Warum sieht der mich? Naja, okay. Und nach Tresor wurde auch bei Ledger jetzt noch so ein Postmortem auf Reddit gepostet. Da hatten wir, ich glaube, das hatten wir im letzten Stammtisch schon angesprochen, das Problem mit dem Change, dass wenn du eine Transaktion machst, das war kurz vor der Hardfork, dann, dann geht der das Wechselgeld verloren. Also wenn man jetzt ein 10 Monero Output ausgibt für ein Monero, das heißt, man schickt sich 9 Monero selber zurück, dann war die irgendwie ja verloren im Ether. Und das wurde jetzt behoben, einmal der Bug, und dann konnte man sogar noch die Funds recovern, die verloren gegangen sind. Ja. Da gibt es auch einen. Ja. Weißt, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber weiß vielleicht jemand, ob man diese, als man die Funds wiederhergestellt hat, ob die von der Blockchain wiederhergestellt wurden oder ob Ledger quasi das bezahlt hat, den Schaden. Also ist ja schon ein Unterschied, das, ne? Kann man sich das wiederholen, weil hier steht im Reddit-Beitrag Fortunately, Luigi 1111 designed a concept that would allow one to retrieve the lost funds. Ja. Also hört sich nicht so an, dass Ledger ja für den Schaden einkommt. Aber das bedeutet halt nicht, dass man eine Änderung auf der Blockchain vornimmt, weil man kann die Blockchain nicht ändern. Man kann immer nur was hinzufügen. Wahrscheinlich hat man dann eine Umkehrtransaktion gemacht oder sowas. Hey, ich habe keine Ahnung. Gefährliches Halbwissen oder so, aber nur so vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Es könnte ganz interessant sein zu wissen, wie dieses Recovering, wie diese Wiederherstellung der Coins funktioniert. Also da ist verlinkt unter, also auf deiner GitHub-Seite, Stofu Monero, dieser Rescue 2, aber ist mir jetzt auch zu viel, um das so im Beilauf zu lesen. Ja. Im YouTube-Chat schreibt jemand, das wurde auf der Blockchain gelöst. Ja, so verstehe ich das auch mit diesem GitHub-Link, den von dem Alex gerade gesprochen hat, den habe ich auch gelesen, aber ich habe da ehrlich gesagt nichts verstanden. Also ich, ja. Auf jeden Fall gut zu wissen ist, wenn ihr bei Ledger die neueste Version von der Monero Wallet benutzt, sei es GUI oder Command Line, die neueste Ledger Live Version und die neueste Ledger Firmware Version, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Da sind die Bugs nämlich gefixt und da könnt ihr fröhlich eure Moneros hin und her schieben damit. Ja, jetzt ist noch ein bisschen schade, dass hier der Autor vom nächsten Post nicht dabei ist im Stammtisch heute. Wollte ich aber auch nochmal kurz ansprechen. Geht vielleicht auch so in Richtung, was vorhin war. Es gab eine Hausdurchsuchung in Berlin bei einem Reddit-User, der einen Trade bei Local Monero gemacht hat, wo irgendwas ja nicht richtig war. Und ja, dann kam auf einmal die Polizei mit 5 Leuten bei ihm zu Hause vorbei und hat alle blauen Kugelschreiber eingesammelt. Hä? Erstens, es geht hier um eine Transaktion, die bei Local Monero stattgefunden hat, im Wert von 370 Euro. Und da gab es anscheinend über die Bank dann den Verdacht, dass es sich hierbei um Betrug handelt. Wie genau das jetzt funktioniert, habe ich vorhin gelesen, aber schon wieder vergessen. Eben dieser Reddit-User, der eine Hausdurchsuchung bekommen hat, hat, glaube ich, Monero verkauft und Euro erhalten soll. Aber er hat nie wirklich Geld erhalten und hat dann irgendwann dieses Order gecancelt, also abgebrochen. Das muss im Februar 2018 gewesen sein und jetzt wahrscheinlich im April 2019 bekam er die Hausdurchsuchung und ihm wird Betrug vorgeworfen. Und gesucht wurden Papiere, wo er was handschriftlich draufgeschrieben hat, wegen wahrscheinlich Unterschriftenfälschung, und ein blauer Kugelschreiber wurde gesucht. Und sie haben ihm 30 Kugelschreiber weggenommen. Das klingt ja interessant, wegen 370 Euro. Erstens, 370 Euro, was ist denn das für eine Streitsumme? Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es Hausdurchsuchungen gibt wegen so wenig Geld. Und zweitens, Kugelschreiber, blaue Kugelschreiber hat jeder von uns. Jeder hat einen. Mindestens einen. Kein Beweis. Das ist einfach, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die Polizisten so haben selber gedacht, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Ist es bestätigt oder ist das nur so eine erfundene Story vielleicht? Ich glaube, das. Also ich kenne den Redditor und ich glaube das dem schon, dass der postet ja dann auch so ein Bild von dem Durchsuchungsbefehl oder was das ist. Und ja. Ach so. Aber ich meine, also der Vorwurf ist doch irgendwie unterschiedlich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Der Vorwurf ist Betrug. Ja. Oder was meintest du, Till? Ja, genau. Also da steht ja, Täuschung. Ne? Also die sprechen hier in dem Schreiben von Täuschung. Da die Täuschung auffiel, kam es nicht zu einer Überweisung. Also und dann bla bla bla, mittels einer nachgemachten Unterschrift. Also wie gesagt, Unterschriftenfälschung ist da wohl der Straftatbestand, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja. Dafür haben sie jetzt halt da die Kulis und seine Bankunterlagen zusammengesucht. Aber welche Unterschrift hat er denn gefälscht? Das wäre jetzt genau die Frage, die ich mir auch gestellt hätte. Also um wessen Unterschrift geht es da? Also wenn's, also ich könnte mir so ein Szenario vorstellen, wo jemand sagt, ich möchte Monero kaufen. Hier hast du einen Überweisungsträger mit meiner Unterschrift. Du brauchst du quasi nur abgeben, dann kriegst du das Geld. Wenn er sich darauf eingelassen hat, dann ja, schön doof. Ne? Ich meine, also irgendjemand, der irgendein Überweisungsformular ausfüllt und ihm in der Hand drückt, fände ich komisch. Würde ich keine Moneros für verkaufen. Man könnte ja aber auch denken, die Unterschrift war auf einem Kaufvertrag, oder? Ja, also was auch immer. Aber normalerweise, wenn ich sowas machen würde, diese Over-the-Counter-Geschäfte, ich würde dann entweder mir die Kohle vor Ort per PayPal oder was weiß ich, wie auch immer schicken lassen oder erst Vorkasse, dann Monero. Aber irgendwie mit so einem Dokument ohne Ausweisformulare und mit irgendeiner Unterschrift drauf, ein bisschen naiv. Also ich kenne den Fall nicht, ich will das jetzt auch dem Redditor, Alex kennt ihn ja, nicht unterstellen, aber das wäre so ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte und das wäre aber seltsam. Test. Bestanden jetzt. Edgy, wir hören dich. Sehr gut. Edgy. Jetzt geht der Autotune wieder los. Edgy, so. Was hast du das mitbekommen mit dieser Durchsuchung? Ich habe den Reddit-Post gelesen, fand es auch ein bisschen witzig, dass sie dem alle Kugelschreiber abgezogen haben. Aber wenn das schon alles war. Wer tippt denn da die ganze Zeit? Liebe Polizei, ich war's. Schaut mal her. Seht ihr das? Ein blauer Kugelschreiber. Ja, sehr gut. Eindeutiger Beweis. Naja, wenigstens können wir dann sehen, wenn sie deine Wohnung stürmen hinten, ne? Ja. Genau, und da hinten mit der Tür. Ich sehe gerade, ich habe verpasst, wie ihr über Assange geredet habt. Ja, ja, gib uns deine Meinung. Boah, also ich habe da so einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob ich ihn auch in der Monero Germany Gruppe geteilt habe, dass dass die Ecuadorianer ihn da aus der Embassy geschmissen haben, weil er sich scheinbar angeblich sehr unhygienisch und respektlos verhält und dass er da angeblich skateboardet. Und allein die Vorstellung fand ich interessant, wie der da mit dem Skateboard durch die Embassy flitzt. Ja, wenn du 7 Jahre da so abhängst, dann... Das ja gut, aber die Frage, stimmt das überhaupt, die Vorwürfe, oder sind es halt einfach nur Vorwürfe beziehungsweise ein Vorwand, um ihn da irgendwie rauszuschmeißen, damit man ihn in der öffentlichen Meinung ein bisschen schlechter darstellen kann? Ja, was würdest du also? Also ich bezweifle mal, dass er da mit einem Skateboard durch die Hallen geflitzt ist, so. Auch wenn mir die Vorstellung gefällt. Ich habe das Video mit dem ecuadorianischen Präsidenten auch geschaut. Der sagt halt, dass der Assange auf der einen Seite die Leute belästigt und sich unhöflich verhält und auf der anderen Seite, dass er halt Besuch von WikiLeaks-Membern bekommt und dass halt der Verdacht besteht, dass er nach wie vor mit der Seite unter einer Decke steckt und dass sie ihn deswegen rausschmeißen. Vom Skateboarden habe ich da jetzt nichts gehört, aber... Moment, ich suche mal den Artikel raus. Auch die sonstigen Sachen, die da jetzt der Präsident gesagt hat, da liefert er ja keine Beweise für. Und ich meine, es ist ja ganz natürlich, dass wenn die so eine monumentale Entscheidung treffen, den vielleicht besten Journalisten der Welt aus ihrer Botschaft auszuweisen und die Hände der britischen Autorität zu übergeben, dann muss er ja irgendwie einen Grund dafür haben, also zumindest einen vorgegebenen Grund. Ne? Also ich finde das mit der Weltbank ganz interessant, das wusste ich vorher jetzt noch nicht. Da hat auch noch einer im YouTube geschrieben, dass die wohl noch weitere 9 Milliarden in Aussicht haben. Aber ja, ne, das, also kann man jetzt nicht bestätigen. Oder ich weiß nicht. Ja. Ich habe den Link mal hier bei uns reingepostet. Vielleicht kann ihn auch jemand in YouTube rein klatschen. Jo, ich mache den mal gerade in YouTube auch. Okay. Da steht halt irgendwann drin, officials have alleged that Assange was unhygienic and that his skateboarding ruined his, their floors. Ja. Und er musste nach seiner Katze putzen, was er anscheinend auch nicht so gern getan hat. Also, wenn ich eins gelernt habe, dann je dümmer eine Begründung in den Medien, desto unwahrscheinlicher ist es. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eher am IMF liegt, die hier die Geldgeber sind. Und ja, Ecuador wurde einfach nur erpresst. Weil er nicht seine Katze hinterher putzt, weil er Skateboard fährt. Ja. Sowas lässt man Das ist so ein Statement, was das dumme Volk eher abkauft, aber ja, nicht irgendwie. Also das ist etwas, was eher in den News geschrieben wird, aber bestimmt nicht der wahre Grund ist. Aber allein die 100%. Vorstellung, ich finde es echt köstlich. Der mit seinem Bart und einem Skateboard. Der hat sich schon irgendwie verändert auch, ne? Ja. Verglichen mit. Ich glaube, der hat auch irgendwie Zahnprobleme. Der hat doch auch so voll das aufgedunsene Gesicht. Ja, geht. Habt ihr das Video gesehen, wo der abgeführt wurde und was er gerufen hat, von wegen UK must resist und so weiter? Ja, habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. Ja, genau. Ich fand es auch witzig, als er dann abtransportiert wurde und einfach so mit dem Daumen hoch. Ja. Was ich mich halt auch gefragt habe, ist, was diese Polizisten, die ihn da halt rausgezerrt haben, was die sich denken. Also beziehungsweise, ob sie das moralisch mit sich vereinbaren oder ob sie einfach nur blind ihren... Einfach ihren Job. Yeah, just doing my job. Move along. Hat man das nicht schon mal gehört irgendwo vor vielleicht so 70 Jahren oder 80? Ja, hört man nicht wieder. Also die NS-Leute machen das, dann die DDR-Stasi-Leute machen das. Das ist halt immer, du verunmenschlichst die Opfer und sagst, ja, der ist so schlimm, das ist ein Monster und dann hat er keine Menschenrechte. Das, so geht es ja immer. Beziehungsweise, ich glaube, die denken gar nicht so weit. Die sagen sich, ich habe mal einen Job zu erledigen und das befolge ich jetzt, weil ja, ich habe die Aufgabe. Ich denke auch, ja. Die sagen dann so, da drin müssen wir jemanden abholen, also raus, ne? Man hat halt recht wenig Wahl auch, ne? Wenn man sich für den Berufszweig entscheidet, dann macht man halt das. Ja, ist klar, ich meine, die Polizei, die holt auch ständig irgendwelche Leute ab, ne? Ja, auch Unschuldige, das wissen die ja auch, ne? Eben, ja. Ja gut, es gibt solche und solche, wie immer. Manche bringen einen auch besoffen einfach nach Hause. Andere machen halt sowas. So, nächstes Thema. Monero Python ist in dem Monero-Ökosystem beigetreten. Was ist Monero Python? Vielleicht kann, ich weiß jetzt nicht, aber vielleicht kann Paul dazu was sagen. Der ist gerade gemutet. Genau. Dazu was sagen? Ich vermute, dass es einfach so... Was nochmal? Habt ihr nach mir gerufen? Nee. Okay. Aber du kannst da auch, glaube ich, Stuff zu sagen. Ich vermute, dass es einfach nur so ein Wrapper ist, um das RPC geschickt. Ich war eben gerade nicht da, geistig. Es geht um Monero Python. Ja. Was weißt du darüber? Monero Python. A comprehensive Python module for handling Monero cryptocurrency. Du kannst das quasi in dein Python-Programm-Skript als Bibliothek mit einbinden. Dann kannst du die ganzen Funktionen, die da drin stecken, nutzen. Zum Beispiel, um Adressen zu generieren, um einen Seed zu generieren. Ihr meint einfach nur eine Lib, so wie das von GapsTV, dieses Go Monero, was ich auch gerne nutze, weil es in Go geschrieben ist. Ich bin halt so ein Go-Fan. Ja. Ja. Was hast du damit schon gemacht? Nichts. Also ich nutze Monero, Python nutze ich nicht. Nee, ich meinte mit dem Go, mit der Go-Library. Damit habe ich zumindest versucht, also ich bin nicht fertig geworden, einen Wallet zu schreiben in Kombination mit Electron. Ja. Ich hatte die Nase voll von der GUI und weil sie so memory-hungrig ist und halt langsam. Ich weiß nicht, ob es das nur bei mir so ist, aber... Bisschen, ne? Ja, und dann wollte ich es halt besser machen. Vor allem dieses immer wieder dieses Freezing und dass er dann abstürzt. Also einfach nur freest und du kannst nichts mehr machen, außer -9. Und ja, dann wollte ich das halt besser machen, habe dann mit Electron angefangen, hatte im Backend ein Go-Backend, was dann dieses Go-Monero nutzt, um die RPC-Calls zu wrappen. Also beziehungsweise ich hatte einen eigenen Endpoint, JSON-API-Endpoint, und der hat dann halt diese ganzen Commands gerappt, damit ich aber nicht immer über die CLI irgendwelche Unix-Commands quasi absetze, in einem Terminal, so wie man das in der Key macht, im Terminal, habe ich halt diesen Wrapper genutzt. Ja. Quasi. Ja, aber das Projekt habe ich nie zu Ende gebracht. Du nutzt das wie eine Schnittstelle zwischen deiner Programmiersprache, wo du dein Programm, dein eigenes Wallet schreibst, und einem Monero Wallet Daemon. Genau. Du hast, das ist wie so eine Art Middleware quasi. Du kannst es als Proxy nutzen, du kannst es erweitern, indem du fancy Sachen, die du gerne machen würdest, halt da drin machst und passt es dann einfach weiter an das Backend, also an das eigentliche RPC-Daemon, was dann im Hintergrund irgendwo läuft. Die Sache ist nur, dass Electron-Wallets mittlerweile richtig unbeliebt sind. Hast du es auch schon mitbekommen? Ja, ich hatte mit Paul darüber gesprochen. Und als er mich dann gefragt hat, was ich da nutze, und ich meinte Electron, und da hat er sowas Ähnliches gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht abgeschlossen, aber das ist so ein Ding, womit ich halt gerne arbeite. Also wenn du irgendwas auf etwas aufbauen möchtest, nutze einfach die Lib deiner Wahl, deiner Lieblingssprache. Und es ist schön zu sehen, dass du dass wir mittlerweile Go haben und Python und vielleicht noch mehr in Zukunft. Ja, übrigens sehe ich gerade, dass von diesem Python Monero Module Entwickler von Monero Pi dabei sind, weil es gab schon mal eben dieses Projekt, das wurde aber nicht mehr weiterentwickelt. Aber das muss so ähnlich gewesen sein. Ich sehe es nämlich gerade auf GitHub. Das heißt Monero Pi mit Y hinten. Auf jeden Fall mega geil, dass es das gibt, wie du sagst, das gibt es jetzt schon in Go, Python. Damit haben wir schon zwei richtig beliebte Programmiersprachen abgedeckt. Es gibt das Monero-System ja? GitHub und da gibt es, glaube ich, sogar JS und auch Java, ja, den gleichen Kram für. Genau, und Swift mein ich auch für iOS. Oder verwechsel ich gerade was? Sorry, das habe ich gerade verwechselt mit was ganz anderem. Da weiß ich es jetzt nicht. Ja. Also ich meine, JavaScript, Python sind ja super beliebt, ne? Go ist ja noch ein bisschen so Nischensprache. Aber schön, dass sich etwas tut, ja. Ah, und Alex, du hast Ärger bekommen von Eric. Ja, ich wurde auf Reddit gescholten, als ich mit dem Stammtisch hier angepriesen habe, weil ich das Logo, also es ist nicht das Logo von Monero Ecosystem, sondern nur ein Vorschlag für das Logo von Monero Ecosystem von Monera. Das habe ich benutzt, um den Stammtisch Thumbnail zu machen und dann hat er gesagt, dass das ja nichts mit dem Ecosystem zu tun hat und dass ich das doch nicht machen soll. Ich war dann einfach zu faul, ein neues Thumbnail zu machen, aber das war so die Hintergrundgeschichte dazu. Was ich an dieser Stelle von Tasten und auch wissen wollte oder allen Leuten, die sich mit Programmieren auskennen, wenn jetzt ich zum Beispiel, ein Nicht-Programmierer, ein Noob, sich überlegt, hey, ich möchte auch irgendwie programmieren lernen, was wäre eure Empfehlung für Sprachen, die man sich relativ einfach aneignen kann? Python. Zählt Bash auch? Also Bash finde ich halt ganz gut für einen Einstieg, weil da kannst du auf deinem lokalen System halt relativ schnell wiederkehrende Aufgaben erledigen. Das ist ein angenehmer Einstieg, aber das lohnt sich natürlich, also richtig programmieren ist es natürlich nicht, aber so kleinere Schleifen und so weiter lernt man damit ja schon ganz gut. Auf jeden Fall. Python ist irgendwie keine geile Einsteigersprache, weil das irgendwie so viel von diesem normalen algorithmischen Denken und diesem, keine Ahnung, Datenstrukturen und so irgendwie so viel aufbricht und kaputt macht und so viel für dich tut, wo du dich gar nicht mehr drum kümmern musst. Hm. Ich glaube, eher so eine Einsteiger, also wenn du wirklich programmieren lernen willst und irgendwie, ja, dann wäre, glaube ich, so eine Sprache wie C oder Java oder sowas geiler, weil du dann halt irgendwie mehr selber mal machen musst. Python macht halt fast alles, was du haben willst, schon für dich. Genau, also ich kenne es genauso, wie du sagst, ich habe auch mit Java angefangen und habe dann C gelernt und dann C-Sharp und nebenbei dann so ein bisschen Python. Und wenn du wirklich so die Prinzipien vom Programmieren verstehen möchtest, so typisierte Datentypen und so weiter, dann würde ich auch eigentlich mit Java beginnen, weil bei Python gibt es zum Beispiel jetzt keine Datentypen so wie speziell, dass du die so deklarieren müsstest als solche. Und da, das ist schon ein bisschen schade, dass sowas fehlt, weil das ist eigentlich schon ein bisschen so das Grundlage von Programmiersprachen, die es dir dann wegnimmt. Dennoch kannst du mit Python simpel, auch weil es so beliebt ist mittlerweile und es so viele Bibliotheken gibt, du kannst halt echt viel damit machen. Und es läuft überall. Genau das, was du jetzt gesagt hast, diese ganzen anderen Aspekte des Programmierens, das ist genau das, was derjenige, der mit Python anfängt, irgendwann realisieren wird und entsprechend den Umstieg auf eine andere Sprache machen wird. Also die Frage war ja, was ist gut für einen Beginner oder Anfänger? um halt schnell reinzukommen und irgendwas runterzuschreiben und dann auch gleich den Erfolg zu sehen. Okay, ich habe hier jetzt irgendwie 100 Zeilen Code. Ich will jetzt irgendwas ganz Spezielles machen. Führst es aus, funktioniert. Und wenn du dann einen Use Case hast für etwas Größeres, anderes, wo du auch immer ein bisschen weiter denken musst oder mehr denken musst, wie organisiere ich mein großes Softwareprojekt und so weiter, dann kannst du ja umsteigen auf andere Sprachen. Nur das Gute an Python ist halt, dass es irgendwie beide Welten vereint. Es ist zwar interpretiert und dynamisch, aber du kannst trotzdem Klassen schreiben und objektorientierte Aspekte lernen. Machen, findest du, die meisten, die so Tutorials und sowas, wenn du als Anfänger Python lernst, geht es schon so in Richtung objektorientiert? Weil das habe ich eher so ein bisschen vermisst. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass egal, ich habe ja auch irgendwann, als ich mal mit Python angefangen hatte, und egal wie oft du nach irgendwas suchst im Internet, es werden dir immer nur diese runter in prozeduraler Art und Weise runtergeschriebenen Snippets quasi gegeben, die du einfach nur copy-pasten kannst. Ja. Und dann funktioniert es halt bei dir. Aber genau das ist auch halt das Gute daran, dass du halt sehr schnell ans Ziel kommst. Genau, ja. Sehe ich genauso wie du. Zurück zu Monero. Es gibt jetzt zum ersten Mal die Monero. Nee, Quatsch, was laber ich? Es gibt zum ersten Mal jetzt die Confernenso. Genau. Ich habe gerade, während ich es aussprechen wollte, gemerkt, dass ich es die ganze Zeit vorher falsch ausgesprochen habe. Es heißt Confernenso. Ich habe da jetzt nochmal den Terminplan in den Chat gekippt. Sind ein paar bekannte Namen bei von Entwicklern, ein paar mir unbekannte Namen dabei. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Von einem Livestream habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es da einen geben wird oder ob die da wenigstens im Nachhinein noch Aufzeichnungen zu veröffentlichen werden. Ich will es stark hoffen. Mhm. Die Ticketpreise sind natürlich auch recht günstig. Allein die An- und Abreise dürfte etwas mein Budget sprengen. Genau, weil wir sprechen hier von der Monero-Konferenz im Juni diesen Jahres, die in Denver, Colorado stattfinden wird. So ist es. Und ja, also Call for Papers ist vorbei. Der Terminplan steht auch. Das heißt, ja, vom Rahmenprogramm her ist klar, was da zu erwarten ist. Ich glaube, also zumindest so von dem, was ich da so grob überflogen habe, sieht der zweite Tag ein bisschen interessanter aus, aber es ist natürlich auch immer Geschmackssache. Und ja, also ich bin gespannt, ob es davon Aufzeichnungen geben wird. Wenn es die geben wird, werden wir die sicher auch hier besprechen. Ich kenne auch nicht alle Leute, aber ich kann mal kurz alle Leute aufzählen, die ich hier kenne, die sprechen werden. Das ist Binary Fate. Wir haben Dr. Sarang Nöter. Ricardo Fluffy Pony. Egal, wir posten auf jeden Fall mal die Liste rein als Verlinkung und dann könnt ihr natürlich selber mal reinschauen. Wer hier spricht, worüber gesprochen wird. Auf jeden Fall richtig cool, eine zweitägige Konferenz, nur Monero. Ne? Ich war ja im Dezember 2018 beim Chaos Communication Congress in Leipzig und da war ja auch da gab es ja diesen Decentralization Cluster, wo es auch so eine Monero-Ecke gab. Das fand ich schon ziemlich cool. Aber verglichen mit so einer großen Konferenz mit solchen wichtigen Leuten, die da Vorträge halten werden, ist einfach zu schön, leider. Habe ich genau an diesen zwei, oder halt genau in diesen Wochen da meine Prüfungsphase hier an der Uni. Ich könnte es mir echt vorstellen, für sowas mal in die USA zu fliegen, das fände ich einfach. Wenn der Monero-Preis wieder oben ist. Nee, Mann. Ich verkaufe keine Monero. Okay. Die gehört mir, weißt du, das sind meine. Ja. Okay, ja. Und dann eigentlich die letzte große Nachricht ist, dass Monero in ein paar Tagen 5 Jahre alt wird. Am 18. April 2014 ist damals das Monero-Projekt gelauncht. Damals noch als Bitmonero bei von Thankful for Today. Und dann, ich glaube, am 22. oder 23. war die Hardfork zu Monero dann. Und es ist natürlich zu begrüßen, dass nachdem Bitcoin 10 Jahre alt wird, Monero 5 Jahre alt wird. Ja. Weil es noch Kinder. Ja, sehr kleine Kinder. Guck mal, wir sind gerade mal 5 Jahre alt. Und wenn wir mal schauen, wie alt PayPal ist, oder PayPal, na, die sind 21 Jahre schon dabei. Und ich finde, PayPal hat gerade auch jetzt 2019 nochmal so einen richtigen Push bekommen. Ich merke das hier so im Freundeskreis, das ist anscheinend gerade Mods, das Ding hier alles über PayPal zu zahlen. Also meinst du jetzt bei Online-Diensten oder so untereinander, wenn sich Freunde gelten? Ja, da merke ich das vor allem. Ne? Ich glaube auch, ja, untereinander vor allem. Das merke ich, nimmt auch zu. Dieses, wie heißt das? PayPal Me? Wo du eine eigene Adresse hast, ne? URL. Ja. Ja, wird dann auch halt irgendwie mal eine Pizza oder so bestellt zum Mittagessen im Unternehmen. Dann postet der eine halt seine Adresse, also seine URL, und da wird dann halt hingepaypalt. Ja, genau, das ist bei mir hier auch im Freundeskreis gerade mega im Kommen. Ich habe mein PayPal-Konto schließen lassen, ne, weil ich die Datenschutzrichtlinienbestimmungen, wie auch immer, mal gelesen habe. Da dachte ich so, nein. Hier möchte ich kein Kunde mehr sein. Ciao, ich bin raus. Was steht da denn so drin? Weil ich bin einer von denen, die die Dinger nie lesen. Ja, die loggen alles und werten alles aus, was überhaupt nur erfassbar ist. Geil. Auf meinem Rechner oder Handy oder in Bezug auf meine Transaktion? Vor allem halt in Bezug zu deinen Transaktionen, aber auch alle Metadaten, mit denen du mit PayPal kommunizierst. Genau. Und Location. Oh, ich dachte, wir haben die DSGVO. Auch der hat mal zugestimmt dann, ne? Diesen Analysen. Ich muss das nochmal raussuchen. Ja. Es gibt da auch so eine geile Grafik, mit wem PayPal seine Kundendaten alle teilt. Also so als Tree-Map gezeichnet. Und es waren, also ich meine, es waren mehrere hunderte Dienste, mit denen Informationen über das Kaufverhalten der PayPal-Nutzer geteilt wird. Und ja, hinter PayPal, ich habe da mal so eine Infografik gesehen. Ich glaube, da ist auch die JP Morgan Group dahinter. Das ist ein Riesennetzwerk. Also PayPal ist riesig. Und das mit den Metadaten, das ist korrekt. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist, Coinbase hat ja eine PayPal-Integration gemacht, kürzlich, also ich glaube dieses Jahr. Und da konnte man halt die Coins, die man hatte, oder das, wenn man Coinbase als Fiat-Gateway genutzt hat, konnte man dann halt ein Withdraw auf die PayPal-Adresse machen. Man konnte zwar kein Deposit machen, aber halt dahin transferieren. Und in dem Moment, wo du dein PayPal-Account verlinkst, weiß PayPal, dass du auf Coinbase bist. Und das sind diese Metadaten, die PayPal dann später nutzt, um dann darüber Aufschluss zu bekommen, was du so machst. Zum Beispiel, dass jetzt der Sun irgendwo auf Coinbase seine Bitcoins kauft. Gut, aber was er natürlich nicht tut. Das ist ja irgendwie selbstverständlich, dass wenn man die Accounts verlinkt, dass die dann halt Bescheid wissen. Also geht ja gar nicht anders. Klar, aber Coinbase ist genauso der Laden, um den du einen Bogen machen solltest, genauso wie bei PayPal, meiner Meinung nach. Das stimmt. Hatten wir darüber nicht letztes Mal geredet? Ja. Echt? Genau. Letztes Mal wusstest du auch nicht, worüber wir vorletztes Mal geredet haben. Das sind so beides sind so die, ja, das ist ein notwendiges Übel quasi. Du kannst sie nicht also ignorieren. Um Coinbase kommst du schon rum. Also Coinbase würde ich jetzt nicht sagen, dass man das nötig hat. Also ich brauche beides nicht. Ja, PayPal eigentlich auch nicht, das stimmt. Vergesst mal den Link, den ich gerade gepostet habe. Ich habe jetzt nochmal diese interaktive Grafik gefunden. Link ist im Chat. Da geht es darum, mit wem PayPal alles deine Daten teilt. Genau. Das ist echt krass. Also die Grafik, also ich hatte ja schon immer so ein Schmuddelgefühl bei PayPal, aber dieses Ding, das fand ich nochmal sehr beeindruckend. Gehen die auch direkt mit Law Enforcement Hand in Hand? Na klar. Wahrscheinlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja auch schon inzwischen so, dass die Polizei, die ja eigentlich für bestimmte Untersuchungen ja Richterbeschlüsse braucht, gar nicht mehr direkt versuchen, sowas zu bekommen, sondern die gehen gleich zu den Unternehmen und fragen dann an, wann hatten der da und da und dies und das. Die Unternehmen wollen sich nicht die Hände schmutzig machen, sagen, hier, hier, hier, könnt ihr einfach haben. Ne? Mhm. Ja, versucht das mal bei Monero. Schreibt mal dem Ricardo Fluffy Pony, hey, hier, sag mal Bescheid, ne? Nee. Ich glaube, wir haben doch die Monero Richlist. Ja, genau. Ja, sollen sie da doch schauen, ne? Die kommen dann und holen deinen Computer ab. In 4 Tagen ist das soweit, ne? Mit dem Geburtstag von Monero, 5 Jahre. Ja. Oha. Aber es gibt im ersten Block keine kryptische Nachricht. Gibt es bei Bitcoin eine? Ja, ja. Echt? Nein, gut, kryptisch war nicht. Das war, glaube ich, eine Nachricht aus von diesem Tag dort oder aus dieser Woche, ne? Ja, es war irgendwas, eine englische Nachrichtenmeldung, ne? Ich habe es jetzt auch nicht mehr so gut. Ja, irgendwas von der Zentralbank oder so. Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Verrückt, ne? Wir haben doch gerade drüber gesprochen, so PayPal-Nutzung unter Privatleuten und Freunden. Ich habe neulich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war auch eine, so eine semi-öffentliche Veranstaltung. Da wurde dann mal das Publikum gefragt. Die waren auch alle so, ich sag mal, eher im Alter von 20 bis 30. Wie sie denn einem Bargeldverbot gegenüberstehen? Und zu meinem großen Erstaunen waren 60% dem offen gegenüber. Was soll das bringen, ein Bargeldverbot? Ja, also auch da ist dann halt, also die haben die Leute nicht danach gefragt. Das hätte ich mir dann natürlich auch gewünscht nach einer solchen Frage, aber es scheint echt dieser Privacy-Aspekt nicht mehr so zu verfangen. Moment. Ach so, es geht darum. In Deutschland? Echt, ich habe eine ganz andere Meinung, also die gegenteilige Meinung darüber. Ja. Ganz die Umfrage einfach. Wurde wo gemacht? In Deutschland? Ja, das war irgendwie, also ich habe das in irgendeinem Podcast gesehen, ich weiß aber nicht mehr, was es war, also irgendwas so semi-öffentliches. Nee, mir geht es gerade nur darum, in welchem Land das war, weil in Deutschland ist es schwer vorstellbar, dass 60% ein Bargeldverbot befürworten würden. Ja, das ist typisch Statistik. Nimmst einen Saal voller Menschen, sagst ja, es waren 300, 60% haben zugestimmt. Ganz Deutschland ist jetzt der Meinung. Ja, gut, klar. Aber also ich glaube, Privacy, es wird immer krasser. Nimmt immer mehr an Bedeutung zu für die Menschen. Für die ganz normalen, die normallos. Ich glaube, irgendwie es nimmt immer weiter ab. Also nee, ich habe auch den Eindruck, dass es bei mehr Leuten Relevanz hat. Also bei mir im Freundeskreis, ja, wir sind so junge Studenten, alle zwischen 20 und 25, 26, 27 so. Die juckt es nicht. Ohne Witz, ist denen scheißegal. Ja, also es ist teilweise überraschend, was Leute so, also auch aus dem Bekanntenkreis, was sie auf Instagram posten, wo sie waren, mit den ganzen Fotos und so. Mhm. Also, naja, dass das alle sehen können, stört die überhaupt nicht. Ja gut, ja. Das ist ja, das soll sie ja nicht stören, das ist ja der Grund, die wollen ja, dass es alle sehen. Das ist ja so eine Art Signaling. Ja, die wollen, dass die Leute das sehen, wo sie wollen, dass sie das sehen, aber die wissen eigentlich, dass das Leute sehen können, die das nicht sehen sollten und es ist ihnen trotzdem egal. Nee, ich glaube, bei den meisten, die haben kein Problem damit, dass es öffentlich ist. Also die sagen sich, wer das sehen soll, soll es sehen, mir egal. Ja, genau. Also klar, für manche Sachen ist es auch irgendwie legitim, also für bestimmte Personen. Also mir kann es relativ egal sein, wenn jemand der Meinung ist, das geht alle was an, dann schön. Aber ich glaube, es gibt schon Leute, die, also meiner Erfahrung nach, es gibt immer mehr Leute, die der Sache auch skeptisch gegenüberstehen. Hab letztens mit ein paar Leuten gequatscht, wer überhaupt auf die Idee kommt, sich so eine Alexa Amazon Echo Ding ins Haus zu stellen. Und da waren wir uns alle relativ einig, dass es eigentlich fast schon geisteskrank ist. So. Aber vielleicht lebe ich da auch in so einer Bubble von Leuten, die da irgendwie alle ein bisschen privacy-affin sind oder zumindest der Sache halt ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Wobei das eigentlich relativ verschiedene Leute halt waren. Also nicht unbedingt Informatiker oder sowas, bei denen man das jetzt vielleicht am ehesten erwarten würde. Aber hatten die das vielleicht gemeinsam, dass die politisch linksorientiert waren? Ich weiß nicht, wie die politisch orientiert sind, aber ich schätze mal, wahrscheinlich irgendwie zentral irgendwie, also okay, weder links noch rechts. Ich habe gerade drüber nachgedacht, so mit den Leuten, mit denen ich hier chille, so, die sind eigentlich kaum politisch interessiert und denen ist es auch ziemlich egal, so was mit den Daten passiert. Aber ich habe in einer anderen Stadt mal gelebt und mit sehr vielen linken Leuten abgehangen damals. Und die waren schon eher so, dass die auch Privatsphäre, glaube ich, sehr geschätzt und befürwortet haben und sich darüber Gedanken gemacht haben. Die hätten jetzt zum Beispiel gesagt, so, nee, Echo, nee, sowas kommt mir auch nicht ins Haus. Obwohl das auch keine Informatiker waren oder sonst was. Ne? Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es unbedingt politisch, also so einer politischen Richtung zuordnenbar ist. Muss nicht sein. Und war nur so jetzt aus meinen Gedanken mal, so wie es bei mir ist. Habe ich das kurz mal überlegt. Es gibt solche Leute, ne? Manche kümmert es, manche einfach nicht, denke ich. Ja, vielleicht wäre mal so eine richtige Umfrage interessant innerhalb Deutschlands, wo auch wirklich so eine richtig nennenswerte statistische Erhebung gemacht wird. Ja, weißt du, viele Leute verstehen ja nicht mal, was Privacy ist. Die sagen, ja, ich habe nichts zu verbergen. Das sagen sie, und so würden die auch antworten bei deiner Umfrage. Aber wenn du denen erklärst, so, doch, du hast was zu verbergen, und denen das klar machst, was sie zu verbergen haben, dann würden sie auch sagen, oh, ja, okay, ja, du hast schon recht, ja, nee. Weißt du, wenn Leute zu mir sagen, also, ja, nee, ich habe doch nichts zu verbergen, dann sage ich so, ja, okay, dann gib mir doch mal dein Passwort von Facebook und Instagram und so. Ich würde mich mal gerne anmelden, mich ein bisschen umsehen, deine Nachrichten lesen. So, du hast ja nichts zu verbergen, oder? Dann sagen sie, ja, alles, nee. Das erinnert mich an das Bild von Snowden, dem Quote. Darüber zu argumentieren, ob Privacy wichtig ist oder nicht, und dass es dir ja nicht wichtig ist, weil du nichts zu verbergen hast, ist genau dasselbe, wie wenn du sagst, du kümmerst dich nicht um Free Speech, weil du nichts zu sagen hast. Ja. Kennt ihr zufällig Thilo Jung? Ja. Der hat ja jetzt eine CDF Neo Show und da ging es auch hauptsächlich um Privacy und Überwachungsstaat. War das nicht in der Nacht von gestern auf heute? Ich glaube. Ich habe es verpasst. Ja. Ja, die gibt es teilweise auf YouTube. Ich glaube, die eine Hälfte. Auf seinem Kanal. Ich habe, glaube ich, reingeschaut und ich fand es so pseudokritisch. Diese Umfrage, das war, glaube ich, auch eine Thilo Jung-Veranstaltung, wo sie hatten doch irgendwie den Chef der Eurobank oder also irgendeinen Chefbanker hatten sie da, und in dem Kontext war diese Umfrage da im Publikum. An irgendeiner Uni war das. Alex, was meinst du mit pseudokritisch? Keine Ahnung, also ich frage mich halt, wie kritisch kann wirklich jemand sein, der fürs CTF arbeitet und vom Staat letztendlich finanziert wird? Ja gut, die Kritik habe ich tatsächlich häufiger gehört oder gelesen, aber im Endeffekt, wenn man sich jetzt einfach nur allein den Inhalt anschaut, dann würde ich schon sagen, dass es so ein bisschen Awareness schafft bei den Leuten, was Privacy angeht, dass es da nochmal angesprochen wird, dass es nicht darum geht, dass man etwas zu verbergen hat. Klar, da wurde jetzt auch so ein bisschen die AfD gebasht, aber meinetwegen, also mich persönlich interessiert es eher weniger. Also die Inhalte, die da vermittelt wurden, waren schon, wie soll ich sagen, nicht biased und auch sehr relevant. Die hatten da auch einen Polizeisprecher, glaube ich, war das mit in der Show interviewt, und von daher hatte ich auch das Gefühl, dass die da so ein bisschen versucht haben, so eine diversifizierte Meinung, also beide Perspektiven so ein bisschen aufzuzeigen, und auch, dass der Cop der Meinung war, dass was aktuell geplant sein soll an Kameras und so weiter, dass es nicht dabei hilft, Verbrechen A zu verhindern und häufig auch nicht hilft, sie aufzuklären. Und dass der auch selbst der Meinung war, dass es in der Hinsicht eher schlecht ist. Also ich glaube, ist jetzt vielleicht nicht so zu dem Beitrag relevant, aber prinzipiell glaube ich einfach, dass die Leute zu weit von den Konsequenzen von ihren Entscheidungen entfernt sind. Gerade wenn ich jetzt bei irgendeiner Internetseite auf ja AGBs gelesen klicke, dann bin ich so weit weg davon, was das tatsächlich für Auswirkungen hat, weil das PayPal meine Daten weiterverkauft, das merke ich ja gar nicht. Und ich merke nur, oh, ich habe einen nicen Dienst, mit dem ich mir Geld zwischen meinen Freunden hin und her schicken kann, aber die tatsächlichen Implikationen, das ist irgendwie hinter so einem Vorhang und man kann sich darüber informieren, man kann dann praktisch aktiv dahin gehen oder wie bei Platon aus der Höhle rausgehen, aber das machen halt nicht alle Leute, sondern ich glaube, der Großteil der Nutzer ist einfach nur happy, dass sie mit einem Knopf auf einer Website bezahlen können und da hört das Denken auch auf. Gut. Also ich glaube, jemand, der wirklich privat sein möchte, der würde sich auch auf PayPal gar nicht anmelden. Oder andere Dienste nutzen, wo du erstmal seitenlange AGBs lesen musst und genau weißt, okay, die werden bestimmt irgendein Marketing oder sonst was im Hintergrund betreiben müssen und deswegen werden Daten geshared. Also jemand, der wirklich Wert darauf legt, der wird das wahrscheinlich erst gar nicht machen. Aber dann muss man sich noch fragen, was bringt mir das? Weil sagen wir, ich hätte alles durchgelesen und ich hätte zugestimmt, weil zum Beispiel also alles okay ist. Und am Ende kommt aber nach ein, zwei Jahren raus, durch einen Skandal, dass Daten doch weitergegeben wurden und verkauft wurden, so wie das bei Facebook ja der Fall war. Es ist nicht nur einmal, als es in echt dargestellt wird. Ne? Ja, also genau das ist halt das, was ich meine mit Privacy. Was ist das? Also wie wird das definiert in den Köpfen der Menschen? Ich glaube, dieses Zitat, wenn etwas umsonst ist, bist du die Ware. Und ich glaube, das Zitat ist mittlerweile so fame. Die meisten Leute wissen A, worauf sie sich einlassen, auch wenn die AGB nicht lesen. Aber B, mittlerweile in den USA, zumindest von politischer Seite, gibt es da auch Druck den Firmen gegenüber, dass die AGB verständlicher formulieren. Zum Beispiel, also zumindest in solchen Hearings, Congress-Hearings. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt auch wirklich gesetzlichen Druck gibt aktuell. Aber die betonen schon gerne, dass die AGB verständlich formuliert sein sollten, sodass der Durchschnittsamerikaner das versteht. Und das ist schon eine echt niedrige Benchmark. Der Durchschnittsamerikaner kann wahrscheinlich nicht mal lesen. Okay, soweit bin ich ausgeführt. Aber ich weiß nicht, ob es das von deutscher Seite so gibt, dass deutsche Politiker da Druck machen. Vermutlich nicht, so wie wir die deutschen Politiker kennen. Ich schätze mal, die DSGVO war so ein trauriger Versuch, da in der Richtung zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist mal wieder so ein klassischer Fall von Verschlimmbesserung in der Politik. Genau das brauchen wir halt. Solche Skandale, solche Vorfälle, wo dann dass die Bevölkerung, die Menschen, die Welt merkt, okay, da gibt es Leute im Kapitalismus, die würden über Leichen gehen. Und je öfter das passiert, desto mehr wird dann Privacy in den Köpfen der Menschen eine größere Bedeutung bekommen. Aber ist denn nicht schon genug passiert? Irgendwelche Skandale, es gibt doch jeden Tag irgendwas. Ich meine, 2018 hattest du jede Woche einen neuen Facebook-Skandal. Und das ist nicht mal übertrieben, das stimmt wirklich. Ich glaube, das ging auch noch 2019 weiter. Ja, aber ich meine einfach nur so. Also ich finde es gut. Soll so weitergehen, ruhig. Ja, aber es passiert doch nichts. Facebook kriegt immer noch mehr Nutzer. Ich glaube, das merkst du nicht. Ich glaube, das merkt man nicht. Kriegt Facebook wirklich mehr Nutzer? Also auf den ersten Blick. Ja. Kann ich mir echt schwer vorstellen. Gibt es da Zahlen, offizielle? Ich habe mal nachgeschaut vor Anfang dieses Jahres. Ja, die wachsen immer noch. Wachsen die von 2017 auf 18 oder wachsen die Monat? Also was waren das für Zahlen? Weil, also ich habe mal gelesen, dass die 2 Milliarden Nutzer haben. Und allein die Zahl fand ich schon extrem krass. Vermutlich auch ein bisschen gepusht. Also ich schätze mal, die haben alle als Nutzer gewertet, die auch eigentlich, die halt noch einen Account haben, aber eigentlich kaum oder bis gar nicht aktiv sind. Ich habe damals die Statistiken angeschaut zu aktiven Nutzern tatsächlich. Und waren das auch 2 Milliarden? Ich glaube 1,7 oder sowas. Okay. Aber nagel mich nicht drauf fest, Mann. Das ist echt schon 3 Monate her, dass ich das mal angeschaut habe. Also ich habe einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass neue Zahlen belegen, dass Facebook immer mehr User verliert, und zwar die junge Generation. Also die 17 bis oder 18 bis, was weiß ich, 30 oder 25. Da muss man halt auch anschauen, wo diese Nutzer sind. Ne? Sind wir hier in Europa, USA oder halt Indien, China? Ja, nee, gut, China. Aber das ist ja auch eine Zielgruppe, die sind ja eh egal. Die sind ja nicht von Bedeutung. Also ob jetzt ein Teenie irgendwo auf Instagram, Facebook, WhatsApp sich herumtreibt, das ist ja irrelevant eigentlich. Warum? Weil meiner Meinung nach Privacy nur in die Köpfe der richtigen Menschen gesetzt werden muss, eingepflanzt werden muss, und dann wird das von alleine aufblühen und die werden genau genug Kraft haben oder Macht haben, um gewisse Gesetze sollten zu das nicht gerade Teenies sein? Ich finde auch, dass das eigentlich alle was angeht und dass alle da ich finde, es geht, also ja, es geht natürlich alle Nutzer sind betroffen. Das geht natürlich alle was an, aber ich finde, hauptsächlich bei den Jüngeren ist es wichtig, weil die machen dann ja in 20, 30, 40 Jahren oder 50 Jahren Politik, beziehungsweise die ja, sind die treibende Kraft. Es heißt zwar, die Generation Z ist ja konservativer als die Millennials und die rückt auch eher Richtung Mitte oder rechts. Aber ja, ich weiß nicht. Lieber hätte ich eine, also was ist, einmal gibt es ja die Masse und einmal die Mehrheit, eine besondere, sagen wir mal, starke Gruppe, die genug Power hat, um Dinge verändern zu können. Also Beispiel, wenn jetzt irgendwie alle, keine Ahnung, Rewe-Kassiererinnen auf die Straße gehen würden und protestieren würden, weil sie zu wenig verdienen oder sonst wie, dann ist das vielleicht mal in eine Woche oder so in den Medien. Und dann ist es aber auch wieder vergessen. Wenn jetzt aber alle, keine Ahnung, Investmentbanker oder andere hohe Positionen, Ärzte, was weiß ich, Top-Ärzte, Chefärzte und so weiter, auf die Straßen gehen und protestieren würden, die haben einen größeren, größeres Sprachrohr. Und wenn die plötzlich der Meinung sind, dass Privacy auf jeden Fall wichtig sein sollte und im Namen quasi der Bevölkerung sprechen, dann reicht es ja schon aus. Als dass du jetzt irgendwie den Bäcker oder die Rewe-Kassiererin dazu bringst, auf Privacy Wert zu legen. Alex? Ja, ich wollte nur sagen, dass ich bald gehen muss, also eigentlich jetzt. Und ich würde anbieten, dass ich den Livestream einfach laufen lasse. Und ich glaube, ihr könnt auch den Call hier einfach nutzen. Und genau. Ja. Kann ihn dann jemand anders beenden? Oder? Ich glaube, ich kann es auch beenden. Ja, könnt ihr den Stream von hier aus beenden? Ich glaube, ich kann es auch beenden, aber schauen wir gleich mal. Okay, ja gut, also in diesem haut rein, Leute. Wir können vielleicht als Zwischenvorschlag, wollen wir einen neuen Termin festlegen und dann den offiziellen Teil hier beenden und dann so weiter quatschen? Ich würde gerne noch was dazu sagen, was Hedgie gerade gesagt hat. Okay, aber warte, dann lass uns mit dem Termin kurz zuerst machen. Das ist nämlich der zweite Sonntag wieder im Mai. Der 12. Mai ist das. Genau, der 12. Mai. Ja. Also dann nächster Stammtisch am 12. Mai um 18 Uhr wieder. Würde mich freuen, euch wiederzusehen und vielen Dank für eure Anwesenheit und für die Meinung. Ciao, Alex. Mach's gut. Macht's gut. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ja, Hedgie, was du gerade gesagt hast, andere Leute haben ein größeres Sprachrohr. Und weißt du, was dieses Sprachrohr ausmacht? Das ist nämlich der Verdienst, ne? Ist ja immer so, die wichtigen Jobs sind die schlecht bezahltesten, sei es im Pflege-, Sozialbereich, irgendwas mit Menschen oder Reinigungskraft und so weiter. Ich glaube, du meinst Jobs, den Sun, oder? Schlecht bezahlt. Was meine ich? Den Sun, den Hassan. Ach, Kann sein, ja. Wer hat es denn gerade gesagt mit dem Sprachrohr? Ja. Ah, okay. Sun. Ja, sorry, Mann. Ja, jedenfalls, die, die am meisten verdienen, haben das größte Sprachrohr, würde ich mal behaupten. Und die, die am meisten verdienen, verdienen ihr Geld damit, dass sie die Privatsphäre von anderen Leuten ausbeuten. Meistens, oft. Kommt schon vor, ne? Es sind ja selten die armen Leute, die mit den privaten Daten von Leuten Geld verdienen. Ja, um nochmal auf Facebook zurückzukommen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Nutzerzahlen des Konzerns, also was Instagram angeht und so weiter, da wachsen die definitiv. Aber Facebook als Facebook.com, also die eigentliche Social-Media-Plattform, da kann ich es mir echt schwer vorstellen. Ja, aber macht diese Trennung Sinn? Also macht das Sinn? Nee. Voneinander? Nee, macht keinen Sinn. Ne? Ein Konzern, die Dienste sind sich ähnlich. Ne? Ja, und ich habe ja auch, also es wurde ja mal darüber, oder es wird ja aktuell darüber spekuliert, ob Facebook nicht alle seine Messenger zum Beispiel zusammensetzt. Ne? Also die haben ja, es gibt ja den Facebook Messenger, dann gibt es WhatsApp, dann gibt es für Instagram wohl noch einen Messenger und die wollen sie alle zusammenlegen. Und das ist natürlich auch wieder für so Kartellbehörden problematisch, weil wenn es dann nur noch dieser eine Messenger ist, kann man das nicht mehr so auseinanderfriemeln. Ne? Dann gibt es halt nur noch einen. Also ja, und das ist ja jetzt auch immer. Wollte ich gerade sagen, die Daten liegen eh bei einem Konzern, von daher, so what? Für mich ist es kein Unterschied. Ja, für mich auch nicht. Also ich betrachte die Dienste auch alle als Facebook. Vielleicht noch ein Punkt zu Social Media. Das, was wir jetzt gerade erleben oder die letzten Jahre erlebt haben mit Social Media vor allem, ist ja etwas ganz Neues eigentlich. Ne? Dieses Konzept Social Media, die Welt ist connected, ist ja komplett, also was Neues seit dem der Erfindung des Internets quasi. Also das Internet war ja da und wir haben es die ganze Zeit genutzt, aber wir haben uns noch nie wirklich so connected gefühlt wie mit den ganzen Social-Media-Plattformen, die wir jetzt haben. Richtig, ja. Ja, Fakt ist aber, und das sage nicht ich, sondern das sagen andere, die oder Leute, die eben diese Social-Media-Plattformen gegründet haben oder co-founded haben oder mitentwickelt haben, die sagen selbst, dass die nichts anderes machen, außer Dopamin, Endorphin und, keine Ahnung, Adrenalinrezeptoren im Gehirn zu triggern mit diesen Seiten, indem sie eben das Design entsprechend machen, dass man immer wieder diese Trigger-Mechanismen auslöst im Gehirn. Ja. Mhm. Ja, eine Notification, oh, ein Like. Und dieses Attention-Seeking ist wird sehr, sehr groß geschrieben. Und das ist ein Hype, den vor allem Jugendliche förmlich anziehen, ja, sich angezogen fühlen. Und darunter leidet aber dann die Intelligenz. Ja, also das, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, weil wir auf diesen Privacy, auf dieser Privacy-Schiene fahren und weil wir vielleicht nicht die verblendete Jugend sind, sondern eher technikversiert sind und halt Wert darauf legen, dass gewisse Sachen passieren, wie zum Beispiel Privacy Protection und andere Dinge, die werden dann aber an Relevanz wieder zunehmen. Also für diejenigen, die dann zum Beispiel aus dem Alter raus sind, ja, keine Teenies mehr sind, und dann merken, hey, das war aber doch nicht so gut, was ich da gemacht habe. Früher habe ich Bilder gepostet, wie ich irgendwie besoffen in der Straßenecke lag und das fand ich damals noch cool und jetzt ist das Ding aber für immer im Internet und ich krieg's nicht mehr los und ja, also unter dieser Droge, Social Media, leiden wir momentan. Und wenn das aber irgendwann wieder abklingt, und man weiß ja, wenn eine Droge, erst fühlt sich's geil an und irgendwann hat man zu viel. Und dann kommt wieder was Neues. Das heißt, man braucht auch Novelty. Du brauchst immer wieder was Neues, damit dein Gehirn halt weiter getriggert wird. Und irgendwann flacht das dann ab, diese Kurve. Und sobald die Kurve abgeflacht ist, kommt dann wieder die Intelligenz, die Vernunft, der Verstand wieder zurück. Und dann wird darüber debattiert werden. Da bin ich mir sicher. Ich finde es ein voll wertvoller Beitrag, den du da gerade gesagt hast, weil ich das bei mir selbst auch sehe. Gerade was du da gesagt hast mit diesem jugendlichen Leichtsinn und so. Und dann kommt die Intelligenz, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber so ein bisschen die Vernunft. Und Ja, man beschäftigt sich dann auf einmal doch mit dem, mehr mit der Social Media Sache an sich als mit, ich weiß jetzt nicht, was ich genau sagen will, aber ja, ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, dann habe das an mir selbst auch schon so gemerkt und die Kurve ist abgeflacht und das ist unter jungen Leuten mittlerweile klar, Facebook.com ist tot. Vor allem das Stichwort Drogen war ein gutes Stichwort, weil dieses ganze Social-Media-Prinzip, also so wie er es schon vorhin erwähnt hat, Likes und so weiter, das schüttet Dopamin aus, ohne viel Aufwand, sehr schnell, halt im Prinzip wie mit Drogen. Also das ist so ein Euphorieschub, den, da gibt es halt zwei Arten, wie man sich den sozusagen erarbeiten kann. Also entweder man erarbeitet ihn sich halt oder man nimmt so eine Abkürzung. Das kann man entweder mit Drogen tun oder halt mit Social Media, was in dem im Endeffekt im Prinzip das Gleiche ist. Und das spricht halt das Belohnungssystem unseres Gehirns an. Wir kriegen ganz schnell eine Belohnung und wir freuen uns. Und je häufiger oder je mehr das passiert, desto mehr freut man sich, bis es irgendwann an Bedeutung verliert und man braucht halt was anderes. Oder man wird halt auch erwachsen und realisiert, dass es halt Quatsch ist. Aber warum empfinden wir ein Like denn als gut? Ne? Das ist, weil da die soziale Komponente dahinter steckt. Ein Social Network ist nichts anderes, wenn man dir ein Like gibt, ist es, man stimmt dir zu, man findet dich gut und das ist das, was wir Menschen... Ja, man sucht Bestätigung. Genau, was wir im realen Leben vielleicht nicht so erreichen können, weil wir nicht so viele Menschen kennen, weil wir nicht so viele Leute erreichen. Das haben wir halt bei Social Media ganz einfach. Und das ist eben diese Abkürzung, die du genannt hast. Und genau. Das ist eben die Gefahr. Tim, du wolltest was sagen? Ja, also ich frage mich halt, diese Debatte, also ist das wirklich so ein Massenphänomen? Wenn ich jetzt wirklich mal, also auch in meiner Familie, die etwas jüngeren Cousins und Cousinen, also die sind zwar alle dauerhaft online, aber es ist überhaupt gar nicht so, dass die irgendwie groß öffentliche Profile pflegen oder auch auf öffentliche Reichweite zielen, sondern das sind halt so deren privaten Chatgruppen, ne? Also deren Klassenkollegen oder irgendwelche Sportvereine und so weiter. Also ich habe den Eindruck, dass die 90% ihrer Online-Zeit in privaten Gruppen verbringen und vielleicht 10% öffentlich. Also ich weiß nicht, also ich sehe das nicht unbedingt so als Massenphänomen. Ich teile zwar alles das, was ihr gesagt habt, ich teile nur nicht die These, dass das halt wirklich so die breite Masse betrifft. Was meinst du? Diese Endorphinausschüttung, wenn man jetzt was öffentlich postet und dafür ein Plus 1 kriegt und so weiter. Also ich glaube, das gibt es und ich glaube, dass das bei manchen Leuten eben zu so einer Online-Sucht führt. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich so ein Massenphänomen ist, also dass es die Mehrheit betrifft. Ich glaube tatsächlich, bei den Jugendlichen ist es definitiv der Fall. Und ich glaube auch bei vielen Erwachsenen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das ist dann vielleicht eher die Minderheit, bei denen das nicht so ist. Okay. Ich glaube, dass... Aber das ist halt pure Spekulation gerade. Ja, ich bin auch Hedges Meinung. Und vor allem, es ist ja ein schleichender Prozess, den merkt man nicht wirklich. Heißt dann natürlich jetzt auch nicht, dass Facebook irgendwie insgesamt schlecht ist. Oder generell man mit Facebook irgendwie nur das macht, nur das erreicht. Also dieses Dopamin-Triggern und so weiter. Es gibt ja auch Leute, die damit produktiv sind, Gruppen haben, ihre Termine und Events organisieren und so weiter. Das muss man halt so sehen wie, keine Ahnung, Kaffee und Koffein. Ja, wie viele laufen mit ihrem Kaffee to go auf der Straße im Daily Business, also im unter der Woche. Das ist eine gesellschaftlich akzeptierte Droge und irgendwann merkst du es halt nicht mehr, dass alle eigentlich voll aufgeputscht sind mit Koffein und auf einer Droge sind. Und trotzdem kriegen die aber ihre Sachen gebacken. Ja, also wie gesagt, so soziale Netzwerke oder Gruppenchats oder was auch immer, und sei es der Facebook Messenger, wenn man es jetzt produktiv einsetzt, so im Unternehmen zum Beispiel, dass man da irgendwie eine eigene Gruppe für die Abteilung hat und so, das genau meine ich ja nicht, ja. Also da sehe ich ja auch den produktiven Nutzen. Das ist dann aber eben nicht öffentlich. Und meine Frage ist dieses Problem dieser Öffentlichkeit, also wir waren ja bei Post-Privacy, ne, oder beziehungsweise bei dem Wert der Privatsphäre. Und in meinem gefühlten Umfeld, das natürlich auf gar keinen Fall repräsentiert sein muss, ist es eher so, dass die größten Zeitfresser sind eher die privaten Gruppen, sei es jetzt beruflich oder Vereine oder Sport oder was auch immer. Und die wenigsten Zeitfresser sind so die öffentlichen Profile. Ja, aber ob privat oder öffentlich, im Endeffekt ist dieser Dopaminausschuss von den Likes ja bei beiden gegeben, oder? Ja, aber das, also Dopamin hin oder her, wir waren ja bei Privatsphäre und ich finde, solange alles so in privaten Gruppen läuft, also du hast dann natürlich immer noch das Problem gegenüber dem Chat-Anbieter, also in dem Fall Facebook, aber du hast zumindest nicht so diese öffentliche, also dieses öffentliche Profil des Jedermanns, also der Jedermanns-Sichtbarkeit. Klar, ist ein Unterschied und ist natürlich weniger der Fall bei Privaten, aber eigentlich waren wir beim Monero 5-jährigen Geburtstag gerade. Oh. Jetzt hat sich das ganz schön ausgeweitet, dieses Thema. Ja. Ihr könnt gerne die Diskussion noch weiterführen. Gibt es in Deutschland irgendwo ein Happening bezüglich Monero? Du meinst ein Treffen, so ein Community-Treffen? Ja, also, ich habe jetzt auf Reddit halt ein paar Mal gelesen, das gab es in Amerika, gab es was, dann gab es in Frankreich noch was und in Wien. Toronto auch. Ist ja Amerika, oder nicht? Nein. Das Kanada. Das ist Kanada, ne? Ja. Sorry. Kommt drauf an, was du als Amerika bezeichnest. Ja. Irgendwie, ob der Room 77 sowas macht oder so. Genau, das ist die erste Vermutung, Club 77. Der ist, glaube ich, sogar immer Donnerstags der Stammtisch. Das wird ja dieses Jahr dann perfekt passen. Wieso meinst du? Ja, weil am Donnerstag der 18. ist. Das wäre genau der Geburtstag. Ach so, ja, voll, stimmt. Aber der Stammtisch ist doch immer am ersten Donnerstag, oder nicht? Am zweiten, jeden Monat. Oh, ja, klasse, dann ist das ja wirklich perfekt. Der zweite war... Das war doch schon, oder? Oh, verdammt, stimmt. Oh Gott, ich bin Genie. Klasse. Ach, schade. Naja, aber ansonsten wäre kein Happening bekannt. Gelesen habe ich auch nichts. Gut, dann danke ich euch alle, dass ihr eingeschaltet habt. Wundert mich echt, dass dann doch so viele hier waren. Freut mich sehr und... es werden immer mehr. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja, euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Stammtisch. Tschö. Danke euch auch. Bis dann. Ciao. Ciao.